Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Ja, herzlich willkommen zur Etage 13. Hier an meiner lieben Seite, hallo, der liebe Steffen, der sich gerade schon hallo reingebracht hat. Sag doch nochmal so nett hallo. Hallo. Hallo. Und der liebe Basti auf der anderen Seite. Auch ich kann das. Hallo. Habe ich gelernt in der Sprechschule. Ja, wir hatten jetzt ja auch seit 2014 oder seit 2015 machen wir das, ne? Dieses Sprechtraining, hat sich, also ich meine, es ist eigentlich ungefähr so ein Leistungsvorschritt, wie man ihn auch auf E-Learning-Plattformen hat. Man fängt, man weiß zum Beispiel, dass man während der Aufnahme auf jeden Fall etwas essen sollte. Ja. Deswegen nehme ich Pudding, der macht nicht ganz so viel Lärm. Und Steffen, ich habe für dich direkt eine perfekte Allegorie oder Metapher für diese Folge. Metaxa ist auch eine schöne Metapher. Oh, mein Podcast-Getränk ist heute Bulimie sehe ich gerade. Das ist Bulmers. Das ist ein Cider. Das ist ein Cider. Achso, ich sage ein Seitenbacher. Lecker. Seitenbacher. Lecker. Ich bleib klassisch bei der Cola Light und Du sollst nicht immer Cola trinken während der Aufnahme. Dann rülpst du doch wieder wie so ein. Ich kann wirklich ganz schlecht rülpsen. Pumpstücke. Das war nicht mein Rülpser. Klang aber schon professionell. Wie jetzt ein Hirsch professionell oder wie ein Rülpser professionell? Auch ein professioneller Hirsch klang. Steffen, ja. Vorne ist gerade ein Hirsch. Oh Gott, der kommt noch. Mehr will ich mal machen. Okay, ich wollte auf die Metapher zurückkommen. Ihr Schnarchnasen. Geh doch mal auf die Metaxa. Auf die Metaxa ein. Und pass auf, ganz, ganz kleine Anekdote. Und zwar bin ich so intelligent, ich habe mir eine Zahnfüllung rausgebrochen vor 2-3 Tagen, weil ich Mao-Am gegessen habe. Das bunte Zeug. Aber eine sehr gute Füllung, wie du merkst. Und jetzt hat sich die Zahnärztin, dann habe ich der Zahnärztin gesagt, ja gut, dann machen wir irgendwann am Ende des Jahres so eine Krone drauf. Also ich kriege dann noch so ein Krönchen und ein Zepter dran, damit das dann schön cool aussieht. Und hat sie jetzt nur provisorische Füllung dran gemacht. Und ja, warte mal, was auf dem Hinweg hierhin passiert ist. Ich habe Mao angegessen und habe mir die Füllung rausgeholt. Ja, ich sitze wieder also ohne Füllung hier und habe mir gedacht, als das so passiert ist, habe ich mir gedacht, das machen wir jetzt auch, Steffen. Wir ziehen jetzt diesen Podcast aus dem großen Gebiss der Podcast-Welt raus. Denn sagen wir mal ganz ehrlich, wir wollen mit dieser Folge nur eins sagen, wir haben keinen Bock mehr. Nein. So, jetzt ganz ruhig, Leute. Steffen als unser gewählter Pressesprecher für diese Nachricht hat sich eine unternehmensmäßige und, wenn er sein Essen durchgegessen hat, perforiert gut ausgearbeitete, semantisch korrekte und rhetorisch super korrekte Pressemitteilung durchgegeben, die jetzt vom Bundesministerium der Hotels rausgegeben wird. Steffen, ich werde mich jetzt zurückziehen und bin bereit für Fragen später vom Publikum. Steffen, was haben wir hier zu verkündigen? Du sollst mich nicht immer so überrumpeln, Mensch. Naja, gut. Liebe Hörer, wir haben fertig. Das ist die letzte Episode der Etage 13. Grund dafür bin mal wieder ich mehr oder weniger, weil ich gesagt habe, ich bin mit dem Thema Podcast soweit durch. Guckt mal in die Podcast-Landschaft. Gerade im letzten Jahr, im Corona-Jahr, da sind so viele Podcasts aufgeploppt. Und bei mir ist immer so ein bisschen das Problem, ich glaube, so hatte ich es auch dir erklärt, Basti, sobald irgendwas Mainstream wird, bin ich irgendwie raus. Mhm. Und das ist halt mit den Podcasts auch so. Und deswegen, ich habe am Thema Podcast immer weniger Lust gehabt. Das hat sich ja bei den Comic-Cookies schon abgezeichnet. Da haben wir ja auch in dieser letzten WhatsApp-Ping-Pong-Episode drüber gesprochen. Und jetzt ist es halt so, dass ich irgendwie da nicht mehr das Verlangen dazu habe, weil es gibt so viele andere Podcasts und irgendwie bin ich dann immer raus. Also, oh. Das hast du ganz schön gesagt, und um deine Tränen zu unterdrücken, hast du dir noch einen Muffin reingesteckt. Wir werden heute sehr viel essen, damit wir nicht weinen, weil auch ich bin in den 30ern sehr emotional geworden, merke schon, wie mir so ein bisschen das Pipi in die Augen steigt. Ich erkläre das aber auch mal von meiner Perspektive sehr gerne. Ich möchte nicht, dass Steffen alleine hier steht, als jemand, der sagt, wir beenden es jetzt wegen Steffen. Das ist nämlich auch nicht hundertprozentig korrekt, weil ich habe mir auch, nachdem du mir das auch gesagt hast, ein paar Gedanken gemacht. Lustigerweise sind die mir auch gekommen, als ich diese verkackte Ping-Pong-Episode geschnitten habe, als mir nämlich aufgefallen ist, dass es nämlich, Steffen hatte in der letzten Ping-Pong-Episode, die wir gemacht haben, hat er nämlich erzählt, dass er auch sich nicht mehr zuhören kann oder bei den Comic-Cooks auch sich nicht mehr, den anderen nicht mehr zuhören könnte. Alles, ich reduziere es jetzt sehr runter. Und das ist mir lustigerweise... Den anderen schon, aber mir halt nicht. Ja. Okay, gut. Bei mir ist es jetzt so gewesen, als ich jetzt die Ping-Pong-Episode geschnitten habe, konnte ich weder mir noch dir noch zuhören, weil ich immer gedacht habe, ich raste gleich aus. Weil ich habe das so oft angeguckt. Es ist so, dass mir dann auch aufgefallen ist, dass ich bei der Tendenz zu sagen, okay, wir haben einen Labercast. Das Gute ist, wir haben einen Labercast mit Thema, wo wir mal gesagt haben, wir machen alles außer Comics. Trotzdem noch einen Themenfokus hatte. Aber letztlich ist es ja nichts anderes als ein Empfehlungspodcast immer und immer wieder. Es gab ein paar Sachen, die sich reingeschlichen haben. Das war's. Wir haben immer schlechter gefunden, trotz Corona-Pandemie und tollen, vielen Versprechungen, öfters miteinander zu podcasten. Das kann bei mir daran liegen, dass ich verwandtschaftlich, familiär einfach viel zu tun habe mit einem ein- bis zweijährigen gerade zu Hause. Ja. Das kommt immer mit rein. Bei mir hat sich die Aufnahmesituation ein bisschen geändert. Ich kann meistens gar nicht mehr von zu Hause aus aufnehmen. Das war schon bei der Komiker damals ein Problem. Bei dir, Steffen, war es ja auch einfach so, hast du ja auch schon selber erklärt, dass ja wahrscheinlich auch diese gewisse Podcast-Unlust, die ich nachvollziehen kann, gut mit reinspielt. Überschädigung einfach, ne? Ja, und dann habe ich mir Gedanken gemacht, möchte ich das alleine weitermachen? Und habe mir gedacht, nee, dann würde ich es ähnlich wie bei der Komiker machen, dass ich sage, okay, ich gebe kein endgültiges Statement raus, dass ich jetzt keinen Bock mehr habe. Sondern das auch einfach, es war einfach immer ein nettes Hobbyprojekt zwischen uns beiden, und ich habe einfach gern mit dir telefoniert und die Folge dann dafür genutzt, dass wir das dann auch so wie einen festen Freundschaftstermin einteilen konnten. Und das ist auch das, was mir gerade so ein bisschen am meisten Pipi in den Augen bringt. Ich kenne das, wenn man nicht so Projekte miteinander hat, dann verläuft sich das gerne mal so ein bisschen. Gebe ich ganz ehrlich zu, habe ich jetzt gerade auch schon wieder so ein bisschen Angst davor, aber ich weiß, dass es immer auf beiden Seiten liegen kann. Das heißt, der eine hat Stress, ich habe auch Stress, und dann vergisst man das. Und es war mit unseren Terminen ja auch nie anders. Wir haben uns, glaube ich, wochenlang nicht geschrieben, bis ich irgendwann gesagt habe, sollen wir casten, oder du gesagt hast, ja, wann sollen wir mal wieder los? Und das ist so ein bisschen mit reingesprochen und hat mich dazu bewogen zu sagen, okay, ich glaube, ich würde jetzt mit da in den Zorn blasen und sagen, okay, wir haben auch zum Schluss einfach fast viel mehr Spezialsachen gemacht und immer wieder, wir sind aus dem eigenen Format ausgebrochen. Klar, die waren auch cool. Da waren die Musikstücke des Lebens, da waren Pen and Paper. Wir haben zigmal die Etage 30 gemietet, das mir nachher schon aus den Ohren rausgehangen ist, dass mir selber auf den Keks gegangen ist, wenn wir beide das gemacht haben. Und ich glaube, es war einfach nur ein Ausdruck dafür, dass wir vielleicht andere Sachen machen wollten. Das können wir hier jetzt letztlich auch. Aber ich muss auch zugeben, das ist gleich vielleicht einer der Themen, die wir noch ein bisschen besprechen können. Ich bin auch allgemein ein bisschen medienmüde geworden. Ich war ja schon comicsmüde, als ich Komiker gemacht habe. Und das spielt auch so ein bisschen rein. So, das ist jetzt lange meine persönliche Erklärung. Steffen, ja, aber du machst ja noch trotzdem andere Sachen. Du machst zwar keine Podcasts mehr, aber du machst halt trotzdem sehr aktiv für etwas. Also was ich, glaube ich, über diesen Podcast auch lange angebahnt hat, da habe ich dich ja auch mal in so eine Schublade reingesteckt, und die ist jetzt, glaube ich, vollständig aufgegangen. Es fängt mit D an und endet auf Isney. Kann das sein, dass du da sich sehr mit noch mehr beschäftigst in deiner Freizeit? Ja, doch. Das ist auf jeden Fall was gerade sehr viel Zeit einnimmt. Das ist dann halt natürlich immer die Frage, wie lange sowas dann geht, ja. Aber da bin ich gerade relativ weit drin. Und über diese Disney-Leidenschaft habe ich ja auch zum Beispiel den Tobias kennengelernt. Mit dem mache ich dieses Nerdschnack-Format über Instagram. Wo findet man das? über Instagram, auf meinem Instagram-Account, beziehungsweise wir müssen mal gucken, weil das letzte Mal hat das nicht so richtig funktioniert. Das heißt, Instagram wollte uns irgendwie nicht zusammenbringen, also haben wir das dann über Facebook gemacht. Wahrscheinlich. Hast du kurz nochmal dein Instagram-Profil, damit die ein bisschen Werbung, wenn man noch welche Leute hat. Na klar, das ist my-goofy-me. Okay. Genau. Und da findet man das dann alles und genau, aber es kann auch passieren, dass das Ganze über den Livestream, über YouTube passiert, weil also tatsächlich habe ich so in der letzten Zeit oder im Corona-Jahr so ein bisschen die Livestreams für mich entdeckt, weil das auch einfacher zu handeln ist. Du setzt dich davor, babbelst und stellst es direkt online und fertig. Und da wird nichts groß geschnitten und so, sondern das bleibt halt dann so, wie es halt ist. Und deswegen möchte ich jetzt auch an der Stelle nicht ausschließen. Wir haben ja theoretisch unseren Instagram-Account auch noch, Etage 13. Den würde ich vielleicht auch noch aufrechterhalten, weil das ist der kleinste Verwaltungsaufwand. Und da möchte ich jetzt nicht ausschließen, dass wir da vielleicht irgendwie weitermachen. Oder auch den YouTube-Kanal könnten wir auch irgendwie aufrechterhalten. Das heißt, dass wir da in unregelmäßiger Weise dann wirklich aber uns vielleicht irgendwie immer mal zusammen schalten und mal irgendwie live gehen. Das kann ich mir gut vorstellen. Müssen wir mal gucken. Genau, aber wir versprechen wahrscheinlich extra nichts. Genau. Weil ich bin so ein Mensch, der macht sich dann halt so direkt Druck. Wir sagen jetzt erstmal hier ein klares Ende. Mir steht auch gerade hervor, also es gab bei uns zwischen uns beiden immer meine Lieblingsfolgen, deswegen hat mich das auch sehr traurig gemacht, dass es letztes Jahr nicht funktioniert hat, die Weihnachtsfolgen. Die haben mir immer, also entweder bin ich zu dir gefahren oder wir haben auch, es ging auch online, fand ich es immer ganz nett. Ich glaube, aber in der letzten Weihnachtsepisode hatte ich, glaube ich, diesen riesig langen Lachanfall, kann ich mich noch dran erinnern. Familie Heinz Becker kann das sein. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Genau. Heinz Becker, das waren, glaube ich, das waren schon immer schöne Folgen, aber ich glaube, einfacher für uns ist es jetzt zu sagen, erstmal ist hier Schlussstrich. Ja, und wenn man halt sagt, okay, wir schalten uns vielleicht sogar einfach nur Weihnachten kurz zusammen, essen ein paar Kekse gemeinsam und dann machen wir das an der Stelle irgendwie weiter. Aber das wird sich alles zeigen. Genau, aber für den Audio-Podcast, so wie ihr ihn bisher gekannt habt, ist jetzt erstmal finito, genau. Genau, du hast ja schon von deiner Seite aus so ein bisschen angebracht, was du noch so ein bisschen machst. Bei mir ist es immer ein bisschen diverser, weil ich immer verschiedene Sachen verfolge. Bei mir ist es so, das hat sich auch in der Vergangenheit immer mehr bewahrheitet. Ich bin neben Medienmüde auch so ein bisschen Social Media müde, war ich aber schon immer. Es war schon am faule Sau, was Instagram und sowas betrifft. Und ich bin gerade, wenn du das beruflich machst, ne? Ja, genau. Also ich mache es ja beruflich so ein bisschen mit. Und ich glaube, was mich auch mal, ich bin halt immer so ein Mensch, der sich schnell Druck macht. Das war bei solchen Sachen auch immer so. Ist es so, dass wir, und ich fand das erstmal ein großer Respekt, sagen wir so, ich glaube fast 4/4, das könnte man als ein Ganzes betreffen, der mal fast alle Episoden hat Steffen geschnitten. Und ich muss jetzt einfach mal sagen, vielen Dank, Steffen, für diese viele Arbeit, die du fast, weiß nicht, das jetzt wahrscheinlich 25, 26, 27 Episoden alleine gemacht hast. Denn Steffen hat wirklich mal krasse Mühe gegeben, hat einen Workflow eingerichtet, der richtig viel Arbeit bedeutet hat. Und ich glaube, das ist ja auch eines der Dinge ist, die du ja ein bisschen durch dieses Instagram-Stream so ein bisschen entgegen ist. Man muss nicht mehr so viel machen, dass man das so viel hinterlegen muss. Und ich habe auch gemerkt, selber beim Schneiden, boah, das ist so viel. Und das passt aber auch zu meiner Denkweise von mir. Ich bin auch mal der Typ, der sagt so, ja, okay, wenn ich jetzt was mache, dann muss ich aber auch alles bedienen, was man jetzt gerade braucht. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, sonst was. Und dafür macht man sich dann immer noch eigene Gedanken und guckt, dass da und da funktioniert. Und das war schon bei der Komiker so, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, das, was dabei rauskommt, ist ja letztlich was zum Hören. Und das, was da dahinter steckt, ist dann so ein riesiger Berg, der da drunter steckt. Und also wenn ich überhaupt mal wieder Podcasts in irgendeiner Form mal wieder machen sollte, dann wäre das wahrscheinlich ein deutlich einfacher Workflow zu sagen, okay, ich würde jetzt ich habe schon mal jeden Tag Papa angefangen, Podcast zu machen, da war es einfach nur eine Audiodatei hochladen und dann gucken. Weil meistens ist ja so, das kennt man ja vor vielen Geschichten, Leute haben angefangen irgendetwas zu machen und dann wurde es populärer und dann hat man noch 1000 Sachen dazugeholt und ich bin halt immer der Typ, der sagt, okay, wenn ich jetzt das eine mache, ist wie beim Laufen, ich kaufe mir fürs Laufen jetzt die Trinkflasche, den tollen Dress, die Laufschuhe, eine Laufpfeife, gibt's vielleicht, und dann laufe ich 3 Meter und hab keinen Bock mehr. Naja. So ist es ungefähr bei mir auch. Und ja, also von mir, meiner Seite aus, ich glaube, es stand auch schon öfters mal im WordPress-Blog drin. Ich bin schreibenderweise ein bisschen tätig, auch sehr unregelmäßig als, ich weiß gerade meinen Künstlernamen nicht, steht unten im Blog drin, das wäre jetzt die perfekte Gelegenheit, um ich zu wissen. Ich weiß gerade mein Pseudonym nicht. Aber das ist natürlich positiv, weil dann kannst du das auch leugnen, wenn dich jemand drauf anspricht. Ich würde gerade ein bisschen mal gucken, weil er cool war. Ich habe übrigens auch bei Wattpad, als du das erwähnt hast, habe ich übrigens auch mal einen Text veröffentlicht, mal ein ganz, ganz schon ganz altes Gedicht. Was heißt ganz alt? Also das ist bestimmt auch schon so fast 19, 20 Jahre her. Und das habe ich da veröffentlicht und können wir ja dann auch mal in die Shownotes schreiben. Mein Wattpad ist unter dem Namen, jetzt weiß ich mein Pseudonym nicht. Nein, doch, Klaus Kornfield ist mein Pseudonym. Sehr schön, Klaus Kornfield. Ich habe meinen wieder gefunden, meiner ist Lloyd Carlson. Da habe ich bis jetzt eine... Darf doch mal auch nicht aus dem Kontext reißen, ich habe meinen wieder gefunden. Naja, gut. Sehr gut. Ich habe da bei kleineren Kurzgeschichtenwettbewerben mitgemacht und habe eine große Kurzgeschichte geschrieben, weil ich nicht wusste, wie das Zeichenlimit ist. Ja, du hast eine Frage? Ja, erzähl das mal zu Ende. Ich hatte gerade eine Idee. Okay. Und ich versuche eigentlich wieder so ins Schreiben zu kommen. Ansonsten mache ich so das Übliche. Es steht bald wieder ein Theaterstück an und bin jetzt froh, dass wir das hier so ein bisschen auch dann zu Ende machen, weil ich muss wieder viel Text lernen. Mhm. Steffen, du bist wieder herzlich eingeladen, falls uns bestimmte Pandemien nicht wieder im Oktober dazwischen spielen, vorbeizukommen. Sehr gerne, ja. Also ich merke mir das auf jeden Fall mal vor. Und wie das letzte Mal auch. Aber jetzt müssen wir natürlich nochmal gucken, wie sich die ganze Corona-Situation so weiter dreht. Aber durchgeimpft bin ich theoretisch Ende Juli. Also von daher... Ich anfange. Naja, genau. Das mache ich halt so ein bisschen. Und ich habe mir für mich selber überlegt, ich habe jetzt immer sehr viele Projekte gemacht, die Hobby sind. Hm. Ich überlege wirklich, jetzt wird es unsympathisch, auch mal Projekte zu machen, die vielleicht Geld bringen. Aber über die möchte ich jetzt hier nicht sprechen, weil die sind ein bisschen länger angelegt. Das geht schon in die Selbstständigkeit so ein bisschen rein. Aber da habe ich mal Bock drauf, weil sonst ist jeder meiner Dinge immer gewesen, ich spreche einfach mit einem netten Kollegen über irgendetwas und... Wir haben ja nichts bekommen von dem Podcast. Wir haben weder auf Patreon irgendwas zusammengezimmert. Die Affiliate-Links habe ich schlecht eingesetzt. Ja, das haben wir ja auch deswegen gemacht, weil es uns irgendwie was gebracht hat, weil es uns Spaß gemacht hat. Richtig. Genau. Haben halt, im Grunde, und diesen Prozess irgendwie zu vereinfachen, das soll halt das Ziel sein. Also einfach, dass wir da so ein bisschen wegkommen von dieser Verpflichtung, jetzt hier noch groß hin und her zu schneiden und das und jenes zu beachten, sondern wenn wir dann das machen, dass wir das dann wirklich einfach ein bisschen auf kürzeren Wege machen. Ich weiß ja nicht, wie du das jetzt mit dem Audio-Feed dann handeln willst, weil der liegt bei dir, aber ich zum Beispiel sage mir so... Den kannst du auch runterladen, glaube ich. Aber kann ich dir auch geben, ja. Okay, die Frage ist, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich weiß jetzt gar nicht, wie das mit der Gebührenregelmäßigkeit bei podcaster.com ist, wenn wir dann vielleicht wirklich nur sagen, einmal im Jahr machen wir diese und die Episode, dann würde ich mich sogar nochmal rantrauen, nochmal wieder zu schneiden. Das ist ja jetzt, sage jetzt einfach mal so, einfach weil es dann nur eine Folge in vielleicht einem halben Jahr ist, auch das alles, wie gesagt, nicht versprochen. Darüber können wir dann halt sprechen. Ich wollte gerade sagen, diese ganze Regelung, das besprechen wir dann nachher mal off-air, würde ich sagen, weil dann müssen wir sowieso gucken, aber genau. Gut. Dann. Das ist jetzt im Endeffekt in a nutshell. Ich freue mich sehr über die Leute, die uns zwischendurch entdeckt haben. Mir ist immer im Hinterkopf geblieben in der Anfangszeit, ich weiß nicht, wie lange der noch mitgehört hat, Emil Boskop, ich glaube von deiner Seite irgendjemand, den du kennst. Ja, der hat Emil. Der Emil hat uns oft geliked. Einer meiner Cousins hat mal ein nettes Kompliment gemeint, so, oh cool, geschnitten der Podcast, das ging dann alles dicht, das war noch die Zeit, wo du noch geschnitten hast. Und gut mit den Kapitelmarken. Und Steffen hat was zu sagen. Basti, ein letztes Mal miete ich hiermit die 13. Etage. Wenn ich vorher gesagt habe, dass mir das richtig gut gefällt, dann bitte. Lass dann nicht mal machen. Ja, nun, du konntest ja schon damit rechnen jetzt, aber ich habe dir ja gerade wir machen zwei Teile. Heute habe ich, da das ja unser großer Ausstand ist, habe ich mir einfach mal zwei Sachen überlegt. Und zwar das eine ist, geh doch mal auf Wattpad und such mein Pseudonym. Mhm. Und dann hätte ich gerne, weil du ja Schauspiel wieder trainieren musst und so, dass du dieses Gedicht einfach mal vorträgst. Mhm. Geil, gell? Ich bin immer froh, wenn ich junge Talente promoten kann. Und ich möchte dazu anmerken, dass Basti das jetzt wahrscheinlich wirklich zum ersten Mal liest, das Gedicht. Ich hätte kurz überflogen. Klaus Kornfield. Ja, mit C aber, ne? CC. Ah, C. Okay. Mhm. Ich komme von dem CC nicht weg, du merkst schon. Jetzt verstehe ich, das verfolgt einen, ne? Ja. Ach da, okay. Mhm. Und, genau. Kannst okay. du dann... Ja, bitte. Dann jetzt auch den Duktus und so, ne? Also bitte alles beachten und danach sagen, lesen wir übrigens die 10.000 Zeichen meiner Geschichte. Und dann sind wir jetzt ungefähr 3 Stunden mit Podcast beschäftigt. Kein Wunsch, dann lesen wir noch der dann lesen wir der große Gatsby. den habe ich auch noch geschrieben. Ich lese vor gerne. Also das Gedicht heißt der Moment, Stift. Moment. Ja. Ich möchte kurz anmoderieren. Also, bitte. Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt, wenn er zu Ende gekaut hat, den lieben Bastian Rieselshagen mit dem Vortrag meines Gedichts Der Stift in der Hand. Wenn er zu Ende gegessen hat. Wenn er zu Ende gegessen hat, so lang. Warum steckst du dir eigentlich noch was in den Mund, bevor... Also so, um die bitte. Mundhygiene fürs Vorlesen besser zu machen und dich noch in die Bredouille zu bringen, noch ein bisschen so von der Lippe mäßig zu moderieren. Ja. Wer hat denn nur so lange Monologe? So lange ausschweifend, aber das kann ich nicht. Ich bin halt nicht Jürgen von der Lippe. Jetzt hättest du über Jürgen von der Lippe noch reden können. Ich bin jetzt fertig. Moment. So. Duktus. Der und Stift. Auch so mit einer tragenden Stimme, bitte. So, jetzt. Der Stift in der Hand. Der Stift in der Hand. Ein Blick auf die Uhr. 17:45. Ich bleibe noch hier. Das Lineal in der Hand. Ein Blick auf die Uhr. Es ist 9:30. Noch bleibe ich hier. Schweiß auf der Stirn, gleich ist's gepackt. Muss es noch schaffen, bis 11 sind's noch 8. Den Schlüssel bereit, nun kann ich gehen. Ein Blick auf die Uhr, bis 12 sind's noch 10. Das Auto im Dunkel, es ist ganz weiß. Ich kratze und kratze, mir wird ganz heiß. Ich sitze im Auto, nun wird mir kalt. Ich starte den Motor, das Auto ist alt. Die Straße ist frei, bis zum Bordstein gefegt. Die Augen sind müde, das Licht sucht den Weg. Ich höre ein Krachen, ich schrecke kurz auf. Nun bin ich munter, die Augen sind's auch. Es war nicht das Auto, der Motor war's nicht. Ich fahre ruhig weiter, da sehe ich ein Licht. Ich sehe noch mehr, in der Ferne ist Rauch. Er riecht stark nach Schwefel, nun rieche ich es auch. Die Straße ist leer, nur Rauch noch und Licht, mir wird heißer, ein Traum ist es nicht. Wieder ein Krachen, wieder Licht und viel Rauch, es riecht mir nach Schwefel, mir wird anders im Bauch. Ich stoppe den Wagen, verlasse ihn schnell, und wieder ein Licht, es ist ganz grell. Ist dies die Hölle, so frage ich mich, was ist hier los? Die Antwort gibt's nicht. Schweiß auf der Stirn, gebadet im selben, was ist hier los? Wem soll ich's nur melden? Ich weiß nicht mehr ein, ich weiß nicht mehr aus. Wen soll ich fragen? Wer geht jetzt noch raus? Ein Blick auf die Uhr, jetzt ist es klar. Heute war Silvester, ein frohes Neujahr. Oh, dankeschön. Das war schön. Ich habe mich bemüht. Ja, nur einmal versprochen dafür, dass du es noch nie gelesen hast oder noch nicht so richtig gelesen hast. Ja. Wie findest du es denn? Ich finde es, dadurch, dass ich natürlich auch beim Lesen jetzt noch selber verstehen musste, aber ich habe es verstanden, aber ich fand es sehr, sehr gut und ich bin gleichzeitig auch ein bisschen begeistert gewesen, weil ich in letzter Zeit professionell immer was gelesen habe und ungefähr so immer so perfektionistisch war, dass ich hätte auch so vorlesen können, pass auf, mit jedem Atem erstmal ein dicklein Licht, hell ist es grell. Ich bin froh, natürlich, dass ich so durchgezogen habe, ich die Puste hatte. Nein, ohne Scheiß, jetzt ohne das zu betonen. Sehr schön gemacht, sehr schön auch. Ich finde das Gedicht von Anfang bis Ende kannst du gut vortragen. Kannst du gerne bei so einem Lyrikwettbewerb würde ich das einreichen, weil ich das sehr cool finde. Ja. Ich finde das sehr, sehr schön, sehr bezeichnend. Und willst du uns was sagen? Kündigst du noch woanders mit diesem Gedicht? Zwischendurch habe ich gedacht, ist das jetzt die Beschreibung von 085? Ich habe zwischendurch gedacht, ist das eine von 8:5 Jobbeschreibung, auf die man keinen Bock mehr hat, aber zum Schluss war es mir auch klar, wegen diesem 12. Ich habe es ja gelesen. Und am Anfang habe ich gedacht, das wäre eine dezente Jobkritik. Nein, alles gut. Ja, also auch mit, ja. Natürlich, aber Nee, also so schlimm hatte ich es jetzt nie in dem Job, dass ich an Silvester irgendwie die Zeit vergessen hätte und dann und nicht mal mitgekriegt habe, dass Silvester ist. Aber ja. Also nicht dein Job explizit, sondern allgemeine Jobkritik. Habe ich am Anfang so gedacht, aber dann nachher war es mir klar, ach, deswegen die 12, ich döde. das lyrische Ich ist halt so ein bisschen der, wie heißt er denn hier, der Angestellte von Scrooge, ne? Wenn man es so will. Ja, das stimmt. Es geht so in die Richtung. Sehr schön, Steffen. Sehr, sehr schön. Ja, dankeschön. Freut mich, dass es gefallen hat. Und ja. Ach so, ich habe ja noch die 13. Etage. Ich habe mir bei den lieben Kollegen von Edel und Stark. Die Kommissarsendung, ja. Esel und Teddy, habe ich mir mal wieder ein schönes Spiel ausgesucht. Bitte. Ausgeborgt. Und zwar, du kennst doch dieses Six Degrees to Kevin Bacon. Ja. Genau. Und die haben das Ganze mal mit Degrees of Wikipedia gemacht. Und das heißt, das geht so, ich weiß nicht, ob du die Episode gehört hast, man geht von zwei Begriffen aus, die es in der Wikipedia gibt. Genau, wie viele Züge man braucht, da hinzukommen, also wie viele Degrees letztlich. Und deswegen würde ich dich bitten, einfach mal die Wikipedia-Seite aufzumachen. Ja. Und möchte dich challengen, dass du von dem Begriff Batman zu dem Begriff Monk, und das meint die Fernsehserie, ja, in 3 Degrees kommst. 3. Mensch, heute muss ich ja echt viel arbeiten. Das ist ja verdammt. Ich muss mal gucken, ob ich denn, ich muss nämlich jetzt wahrscheinlich viel eruieren, was man nicht sehen kann. Du musst erklären, natürlich. Du musst, du gehst die Seite durch und guckst halt, klar, über welchen Schritt komme ich in Richtung Monk eventuell? Das ist ja froh, dass ich, das ist, glaube ich, die Batman-Seite auch wenig. Also ich nehme an, wie immer unten sind die Einzelnachweise sind jetzt nicht erlaubt, ne? Also die Links. Nee, muss im Text. Jetzt mal vom Haupttext aus, ja, genau. Mhm. Okay. Ja, also ich habe die Batman-Seite auf. Darauf erscheint für mich ein Batman-Cosplay auf der rechten Seite. Übrigens ein sehr hübsches Cosplay, muss ich sagen. Muss ich echt sagen, ein sehr muskulöser Mensch. Ansonsten, wer noch nie auf Wikipedia war, auf der linken Seite befindet sich eine hübsche Weltkugel, die einem Puzzle gleicht. Und Batman ist nur ein Bruce Wayne, ist eine Weiterleitung auf diesen Artikel. Das heißt, hätte ich nach Bruce Wayne gesucht, wäre ich auch auf Batman gekommen. Das ist aber sehr intelligent Wikipedia. Okay, ich fange mal an. Mir wird erklärt, dass Batman von Bob Kane eine erdachte Figur ist. Und ich glaube auch, dass ich mir vorstellen kann, dass es irgendwo sowas wie eine... Weil ja, Monk ist ja auch so selber so ein Detektiv. Also muss ich eigentlich im Endeffekt nach dem Wort Detektiv suchen. Aber das, ob dann Monk kommt, ist dann wieder so eine andere Frage. Jetzt wäre die Frage, ob ich erlauben darf, STGF zu benutzen, die Suchfunktion nach dem Wort Detektiv zu suchen, oder muss ich mir das noch zusammen... Das sind Hilfsmittel, die ich erlaubt haben darf, okay? Ja, das darfst du machen. Detektiv, jetzt suche ich nach der Wikipedia, das ist ja intelligent. Bitte hier suchen. Wir machen mal Detektiv. Ah, das Problem ist, es ist immer die englische Schreibweise. Das macht es natürlich schon deutlich schwieriger. Dann gehen wir mal ein Polizei. Und auch Polizei ist natürlich nicht in dem Batman-Artikel zu finden. Das ist schade. Das ist belastend, würden jetzt die Jungs von Peetsmeet sagen. Dann muss ich ein bisschen weiter gucken. Also das war jetzt der... du bist immer noch... Ich nehme dich mit. Wenn ich einen Link geklickt habe, dann sage ich dir Bescheid. Ja, ich bin jetzt bei fiktivem Vermögen angekommen. Und übrigens, die Schätzung seines Vermögens belaufen sich auf 9,2 bis 90 Milliarden US-Dollar. Also für euch mal als Hinweis, falls einer fragen sollte. Ungefähr 9,2 bis 90 Milliarden Dollar ist Batman reich. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir bei Charakteren irgendwas finden, was so in die Richtung geht. Ob es jetzt nur um die fiktive Figur geht oder ob man hier auch mal die Schauspieler aufzählt, die den gezeigt haben. Aber auch das könnte schwieriger werden, wie ich das gerade sehe. Ach, guck mal, geil ist auch, wenn man bei Sie auch bei Batman guckt, dann wird auch die St. Johanneskirche in Würzburg aufgeführt, die auch als Batman-Kirche bezeichnet ist. Ja, auch mal wieder für euch ein Fun-Fact da draußen. Ich lasse mir jetzt auch schön viel Zeit, um das schön in die Länge zu ziehen, wo ich diesen verdammten ersten Hinweis finde, den mich am ehesten in die Richtung bringt. Soll ich jetzt einen Tipp geben? Ja, ich würde gerade, ob ich auf Hans-Dietrich Genscher klicken soll, aber es würde mir nichts bringen, weil er so ähnlich aussieht wie Monk. Okay, erzähl. Es ist tatsächlich, also der erste Link, der in die richtige Richtung führt, ist relativ weit oben im Text. Mhm. Okay, dann ist ja schon gut, dass ich so weit durch bin. Ah, war so in dem Bereich, also ich gebe dir mal so eine kleine Hilfestellung, in dem Bereich Entstehung und Kontroverse um Urheberschaft. Okay. An wem müssen wir eigentlich zahlen, wenn ich es vorlesen kann? Gar keines, ja Wikipedia. weit oben noch in dem Text da drin, Superman. Ich fände es ja lustig, wenn er in Superman einen Bösewicht dargestellt hätte oder sowas, ob in der Rolle jemand mal so vorgekommen ist. Aber ich will die Leute ja auch nicht langweilen. Ich muss mich gleich mal für irgendwas entscheiden. Ich weiß das ja. Und das Problem ist, wenn ich auf Realserie mit Adam West gehe, dann kommt zu einem Artikel, wo wahrscheinlich nicht viele Links drin vorkommen. Und ich gehe jetzt mal, um ein sehr allgemeines Wort zu suchen, auf... was ist das für Kack? Das sind nur Kackwörter. Kennst du die Serie Monk? Ja, ja, ich habe ja ein, zwei Folgen mal früher geguckt. Ist jetzt nicht mein Favorite, aber ich weiß, dass er so Spleens hat, sowas. Weißt du was? Ich gehe jetzt mal einfach auf Superman. Erster Klick geht auf Superman. Okay. So. Und da gibt's ja auch hoffentlich mehr zu, weil es ja auch Filme gibt. Aber wahrscheinlich, wenn die Filme nicht wieder aufgefüllt werden, wäre ja nur eine Comicfigur. Guck, da muss ich nämlich auf Hauptartikel Superman-Adaption gehen. Ah, das ist ja schon scheiße. Das wäre schon wieder ein Klick mehr, ne? Wäre ein Klick mehr, aber ich überlege, ob ich dir das einfach reingehe, aber das da direkt der dritte Klick muss ja sitzen. Das heißt, ich muss ja jetzt auch ein Wort finden, wo ich sagen würde, okay, darunter kann ich mir vorstellen, dass Monk auch aufgeführt wird. Ob ich mir Josef Goebbels, nein, egal, wir gehen mal weiter. Ich glaube. Oder Nikita Khrushchev, sieht ja ähnlich aus wie Monk, nur in alt. Nee, okay, wir gucken mal weiter. Gibt's hier irgendwas zu? Ich tippe hier einfach drauf, dass er vielleicht mal ein Bösewicht in Lois und Clark dargestellt hat. Jetzt suche ich nach Lois und Clark. Komm, hau mir wirklich Scheiß. Lois, ich suche mal nach Lois Lane. Such mal nach Lois. Lois. Ich glaube, ich krieg die Läuse. Abenteuer von Lois und Clark, Folge 2022. Aber hat nicht mal einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ich glaube, da müssen wir jetzt echt als Fanboy, muss ich da mal dran arbeiten. So geht es aber nicht. Ja, die haben so doch bestimmt einen eigenen, oder? Ja, aber der wird nicht hier verlinkt. Ach so. So, jetzt ist die Frage, hat Monk, der Hauptdarsteller von, hat Adrian Monk schon mal Lois Lane verkörpert in einem Superman-Film? Nein. Gut. Aber tatsächlich kannst du wirklich über einen Darsteller hinkommen, aber eben nicht über Tony Shalhoub, sondern über einen anderen. Tony Shalhoub, wer ist das denn? Der Monk gespielt hat. Ah, guck mal, das wusste ich gar nicht, okay. Das heißt, ich muss jetzt einen Darsteller finden, das ist ja schon mal ein guter Hinweis. Aber hier sehe ich wahrscheinlich gar keinen Darsteller. Ich lese jetzt einfach 20 Minuten lang durch und lasse es still und Steffen muss wirklich versuchen zu überlegen. Ja, das wäre witzig. Das machen wir nicht. Wo haben wir hier? Content. Gut, dass ich hier jetzt liefern muss. Nein, jetzt haben wir jetzt hier was. Was ist hier? Comics. Geschichte. Nee, Entschuldigung, ich muss zwischendurch kacken. Verwendung in der politischen Propaganda. Oh Gott. Kräfte und Fähigkeiten. Jetzt hab ich nochmal gepupst. Du hast gesagt, du hörst das immer. Ist dir das aufgefallen? Lass die Füße unten. Das Niveau kommt auch so durch. Okay, ich gehe auf Superman-Adaption. Da wird aber nicht der Schauspieler direkt kommen, glaube ich. Glaube ich nicht. Nee. Hier ist eine Wunderwarzenschwan-Parodien. Amerikanische Zeichen. Goofy, Superheld, Lego, Supergoof, Paul Murray. Ja, super. Ist klar, dass Goofy ja auch drin sein musste, wenn Steffen mir so ein Ding gibt. Ist ja klar. Aber hätte ich noch nicht mal drauf angelegt, dass du bei Superman gehst. Ne? Nee, aber ich habe jetzt irgendeinen Darsteller, aber hier gibt's gar keine Darsteller. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf Monty Python. So, und vielleicht finde ich bei Monty Python ja auch Tony Shalhoub. Das klingt so ein bisschen wie Tony Fallows. Es gibt ja nicht mehr das Wort Tony in diesem Artikel drin. Ich glaube, das war's, Steffen. Ich hab's verkackt. Also du wärst über drei Schritte hingekommen, indem du auf die drei Musketiere geklickt hättest. Mm-hmm. Im ersten Beitrag. Ja. Bei den drei Musketieren mitgespielt hat Tim Curry. Da kommst du dann irgendwie auf Tim Curry. Der war auch mal, der war in einem der Superman-Artikel oder irgendwo war der auch schon drin, habe ich gesehen. Kann gut sein. Also wärst dir nah dran gewesen. Und Tim Curry hat tatsächlich in Monk mitgespielt. Also von daher Mein Gott, ja. Tim Curry sieht auch mittlerweile auch aus wie, selber wie aus Rocky Horror Picture Show. Ja, so sieht er mittlerweile auch aus, der arme Kerl. Mein Gott, Tim Curry ist aber alt geworden, aber ist schon von 2005. Halleluja! Sollte uns jetzt Tim Curry zuhören, Entschuldigung. Sorry! Basti war das, ne? Tim Curry. So, möchtest du noch einen oder? Bitte, also ich sitze hier und kann mich weiter durch Wikipedia klicken. Wer darf okay, jetzt sein? Dann lass mich kurz überlegen, was wir noch machen. Dann gehen wir mal auf. Gibt's das hier? Gibt's das? Doch, das gibt's. Bulmers, kannst du schon mal suchen. Das ist praktisch die Marke meines Ciders hier. Wie heißt die? Heißt die Marke Bulmers, ja? Mhm. Bulmers, B-U-L-M-S. Ja, HP Bulmer heißt die Marke. Sowas wie, ist das wahrscheinlich so ein Typ, der die ganze Zeit seine Getränkemarke ruft? Heineken! HP Bulmer! Ja, aber es gibt direkt einen, warte mal, nicht, dass wir jetzt vom Falschen reden, ich muss ja auch mal... Also er ist ein Hersteller von Cider mit Sitz in Hereford. Okay. Also HP Bulmer heißt der. Ach, von Bulmers, okay, schon, das ist der Gründer, aber wenn ich auf Bulmers gehe, steht nur HP Bulmer da, das wäre ein bisschen blöd. Also wir müssen den Strongbow Cider, den müssen wir nehmen. Den Strongbow Cider, von Bulmers. Ja, nee, keine Ahnung. Ah, Strongbow Cider. Ich hab das Wort gefunden. Es steht drauf. Strongbow Cider ist jetzt der Artikel. Genau. Strongbow Cider, das wird unser Startartikel. So, Strongbow Cider. Warte, ich muss das dann auch kurz eingeben. Und dann gehen wir zu, wo gehen wir denn da mal hin am besten? Ah ja, Seidenbacher. Seidenbacher. Also willst du Seidenbacher. Okay. Dann. Seidenbacher. Moment, ja. Ich muss erst mal gucken, ob es das überhaupt gibt. Seidenbacher. Warte mal, ich muss erstmal ganz, also das ist natürlich, ich bin ja schlecht vorbereitet hier. Seitenbacher oder Seitenbacher? Seitenbacher heißt es. GmbH Naturkost, also mit T. Genau, da wollen wir hin. So, mit und T, das. Ja, mit T. Seitenbacher. Ich habe das jetzt ja nur ausgewählt, damit ich das ganz oft sagen kann. Das ist mir lieb. So, jetzt lass ich mal ganz kurz berechnen, wie wir da hinkommen würden. Seidenbacher. Bitte beachten Sie jetzt die kurze Vorbereitungszeit. Die werde ich mit einem Flip werde ich dir. Fünf. Degrees brauchst du da hin. Also 5 Degrees. Hast du das jetzt selber geklickt oder hast du da ein Programm genommen für? Ich habe da ein Programm. Wie heißt das Programm? Das sage ich dir nicht. Okay, dann muss ich wohl meine Aufgabe für dich einfach formulieren, indem ich rate, wie viel es sein könnten. Ich habe nämlich auch eins für dich, die hat sogar noch ein bisschen Bezug zu uns. Steffen, erinnerst du dich noch? Also ich werde jetzt Seitenbacher, Strongbow Cider zu Seitenbacher machen, aber ich finde, du sollst nicht alleine da rumsitzen. Ich habe auch eins für dich, das kann man jetzt frei machen. Ich höre dir ja zu. Lass uns das mal nach und nach machen. Nein, pass auf. Ich gebe dir eins, super. Da kannst du nämlich jetzt schon mal anfangen, aus unseren Anfangstagen dir zu überlegen, weißt du doch, welche Phobie wir hatten? Moment, ich habe die Etage... Das, ich weiß, aber ich muss auch was tun. Ja, ich mache das, was du willst. Ich mache ja. Du machst jetzt auch, was du willst. Pass mal auf. Such mal bitte mal das Wort, die Phobie. Danach kannst du dann auch das Wikipedia-Ding machen, erkläre ich dir gleich. Such doch bitte mal die Phobie, die wir benutzt haben in der Zeit, um unseren Namen zu finden. Erinnerst du dich daran? Um was? Wir haben eine Phobie in unserem Titel, das wir benutzt haben, um uns überhaupt zu gründen, falls du dich erinnerst. Das waren die Gründungstage von... Ja. Genau, such die mal raus für später. Mehr machen wir ja gar nicht. Mehr finde ich ja gar nicht für dich. Okay, ganz ruhig, okay. Steffen, ganz okay, ruhig. Der Plan wird okay, weiterhin... Okay. Ja, die Gold, ja, die Etage... Ja, Gott, er kommt schon mit der Mistgabel. Ja, so, mach. Ich mache das jetzt ganz schnell. Pass auf. Von Strongbow Cider. Das ist Bulmers hier voll prädenziert. Die machen Heineken. Ich gehe auf Heineken. Heineken ist eine Brauerei. Brauerei, das ist natürlich deutsch, ne? Die machen ja Bier. Aber für Bier und Seitenbacher, das ist ja auch Müsli, ne? Also gehört ja auch Korn dazu. Also klicke ich auf Brauerei. Brauerei, darunter sollte irgendwo gefasst sein, dass sie auch Korn verarbeiten. Ich suche mal nach Korn. Nein, tun sie nicht. Dann suchen wir mal nach Weizen. Steht auch nicht drin. Wir suchen mal nach Flüssigkeit steht oben. Dann nehme ich das Wort Flüssigkeiten. Ich habe auf das Wort Flüssigkeiten geklickt. Aha, jetzt sind wir ja bei Flüssigkeiten. Von Flüssigkeiten zu Seitenwachen. Ja, ich bin jetzt schon beim dritten Mal das geklickt haben, glaube ich. Das dritte Mal habe ich ja auf Flüssigkeiten jetzt geklickt. So, Flüssigkeiten, da möchte ich jetzt auch vor, und um die Leute auch ein bisschen mit aufzunehmen, wusstet ihr, dass die temperaturabhängige Volumenausdehnung einer Flüssigkeit wird durch deren Volumenausdehnungskoeffizienten quantifiziert? Das Kompressionsmodul ist ein Maß für die adiabatische Volumenelastizität, das heißt für die Zusammendrückbarkeit einer Flüssigkeit. Hey, muss man auch mal wissen. So. So, herzlich willkommen an die, die kurz ausgestiegen sind. Verstehe ich gar nicht. Ich gehe auf Monte-Carlo-Simulation, weil ich davon ausgehe, es steht hier, Monte-Carlo-Simulation ist ein Verfahren aus der Stochastik, bei dem eine sehr große Zahl gleichaltiger Zufallsexperimente die Basis darstellt. Auf Deutsch, das könnte Zufall sein, was da drin steht. Ich klicke also auf Monte-Carlo-Simulation und es steht mathematischer Vollscheißdreck drin, mit dem ich wahrscheinlich überhaupt niemals auf Seitenbacher kommen werde. Und deswegen klicke ich jetzt auf den Supercomputer, weil der Supercomputer, der hat ja, der kann ja alles berechnen. Also vielleicht berechnet der in der Wikipedia-Artikel auch, wie oft Seitenbacher in letzter Zeit in der Radiolandschaft geklickt wurde. Ich klicke auf Supercomputer und hab's verkackt. Schade. Das war so logisch für mich. Tatsächlich kommst du hin über von Trongpo Seider auf England, dann auf Technik, dann auf Inhalt, dann auf Muggelpackung und dann auf Seitenbacher. Sehr gut. Das gefällt mir. Aber du leidest ja unter der Triskaidekaphobie. Sehr schön. Für zur Erklärung für die Zuschauer, wir machen ein bisschen Themenbezug. Wir haben damals überlegt, wie wir irgendwie einen Namen. Ich gebe die Etage 13 wieder frei. Das ist sehr nett von dir. Wir müssen es auch. Das ist ein Bukatscho-Podcast. Steffen hat recht, ich darf nicht irgendetwas machen. Ich bin nicht mehr seine Marionette. Wir machen jetzt nur noch einen kurzen Nachspiel davon, weil ich einfach gerne wissen würde, wie lange wir brauchen. Ich wette einfach, auf wie viel du es schaffen könntest. Und ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Variante gibt, weil ich das ja nicht da Zeit hatte vorzumachen. Aber wie lange brauchst du von der guten Triskaidekaphobie, der Angst vor der Zahl 13? Damit haben wir damals unseren Podcast gegründet mit dieser Triskaidekaphobie. Wir haben nach irgendwelchen Phobien, glaube ich, gesucht. Zu dem Wort Wundertüte. Denn wir geben ja als Subtitel unseres Podcasts immer ein, eine Wundertüte, die Etage, Wundertüte, bla bla bla. Irgendwie sowas haben wir früher immer geschrieben. Und ich tippe drauf. Ich habe dir eben mal den Link geschickt, da kannst du das mal nachverfolgen, wie das wäre dann quasi. Genau. So was von Triskaidekaphobie zu was? Zu Wundertüte. Ich mache übrigens das Tool wieder zu, damit ich da auch nicht spicke. Das ist so, cool. Also. Gut, gut, dann probiere ich das auch mal. Also zur Wundertüte. Wie viel sagt denn das Programm, wie viel ich brauchen müsste? Ja, ich... Der rechnet wahrscheinlich noch, der rechnet langsam. Ja, der ist so langsam wie ich. Aber Wundertüte gibt's auch. Ja, das habe ich vorhin, während du noch deinen Artikel gesucht hast, gecheckt. Okay, so, in manchen Hochhäusern fehlt die Nummerierung die 13. Etage, so das. Oh, er sagt mir, Triskaidekaphobie ist, ich muss auf Deutsch klicken wahrscheinlich, ne? Ja. Mhm. Gutes Design. So. Ja, das Design ist echt vom letzten Jahrtausend. Ja, alles gut, passt. Den mathematischen Zweck erfüllt. Also ich sehe hier das Weinstephaner Braustüberl, da gehe ich jetzt mal hin. Das klingt doch so, als ob die irgendwie eine Wundertüte verteilen. So, dann... Vier? Ja. Also das war jetzt der erste. Ich bin jetzt. Was ist das? Wie sollst du da hinkommen? Was hast du geklickt? Weinstephan. Bin ich jetzt. Okay. Bin ich jetzt. In der Hoffnung, dass die irgendwie mal... So, dann... was gibt's denn da jetzt hier? Weinstephan. Es gab genau, eine Werbung ist hier, ne? Sehr viel Werbung heute. Eligbert Moosberg Kloster Kirche Benediktiner Kloster. Ach du meine Güte. Nee, da komme ich nicht weiter, glaube ich. Warte mal, da kann ich nur jetzt dann Schlütergut Unternehmensgruppe Theo Müller. Gehe ich mal weiter. Das wäre dann der zweite. So, da hat er dann was hat er denn da alles? Der Theo Müller, der hat Hohmann Feinkost Nadler, Molkerei, Leppersdorf, Milchprodukte möchte man mit einer Wundertüte wahrscheinlich eher nicht in Verbindung bringen. Kommt drauf an. Joint Venture PepsiCo, ne? Ich versuche irgendwas zu finden, was so Richtung, ja, wo gibt's hier Wundertüten? Wundertüten gibt's doch hier so in Kiosken, genau, und sowas. Genau, am Kiosk, genau. Aber da habe ich jetzt hier leider nichts in der Richtung, was da irgendwie in die Richtung geht. Ist halt alles noch. Ah, warte mal, hier unten unter Handelsmagen, da könnte was sein. Unter Handelsmagen, Aldi Süd, Aldi Nord, Nettomagen, Discount, Edeka, Kaufland, Lidl. Also Edeka und Kaufland haben eher mal Zeitschriften im Angebot. Mhm, da sind auch 100 Typen dabei manchmal. Ich gehe jetzt mal zu Edeka. Mhm. Das wäre der dritte. Und jetzt müsste ich hier irgendwo Wundertüte finden. Und da suche ich dann einfach mal. Und finde leider nichts, was auf Wundertüte hin läuft. Also leider. Du hast es sehr gut versucht. Ich gebe dir vor, wie du hättest draufkommen können. Es gibt im Artikel von der Chris Triskai Dekaphobien gibt es das Wort Kalenderdatum. Kalenderdatum. Dort gibt natürlich es den 7. Januar. Und im 7. Januar ist Hans-Rudi Wäscher gestorben. Sagt dir Hans-Rudi Wäscher was? Ja. Das ist nämlich ein Comiczeichner. Und der hatte damals viele Hefte und beliebte Einlagen in sogenannten Wundertüten. Der hat nämlich viel gezeichnet. Und diese Sachen gab es in Wundertüten drin. Und dort kommt das Wort Wundertüte drin vor. Und ich möchte das Ganze jetzt mal kurz mit dem ersten Satz der Wundertüte für uns zum Ende bringen, damit wir auch den Bezug zu ihr haben. Eine Wundertüte, in Österreich auch Glückspackerl, ist eine Glückspackerl ist eine verschlossene, runde oder rechteckige Tüte aus Papier, die man käuflich erwerben kann und in der sich eine oder mehrere sogenannte Überraschungen befinden. Der Inhalt ist von der Tüte von außen nicht zu sehen. Teilweise werden auch die Schultüten der Schulanfänger als Wundertüte bezeichnet, da deren Inhalt meist nicht im Voraus bekannt ist. Und ist sich das, was die Etage 13 ausmacht, diese Wundertüte schön? Schön zum Abschluss gemacht. Vielen Dank, Steffen, für diese nette Idee. Damit können wir doch zu unserem üblichen Trara kommen, oder Steffen? Wir ballern uns jetzt noch zum Schluss nochmal richtig viel, damit die Leute für den Rest ihres Lebens noch Sachen haben. Wir ballern uns nochmal, ja. Richtig, genau. Ballern. Und Steffen, du wolltest über was Aktuelles. Wir fangen mit den aktuelleren Sachen an, weil ich weiß ja, du hast ja noch die Möglichkeit in deinen ganz zahlreichen Instagram, ich nenne es jetzt mal nicht Podcast, sondern Instagram Streams. Wie sagt die jungen People eigentlich so? Ja, im Grunde ist das ein Stream, ja. Aber klar, also ja, es ist auch eine Mischung aus Podcast und nur mit Video, ja. Und dass ich da nicht mehr groß schneide. Ja. So. Aber ja. Auf Deutsch gesagt ist Steffens neue Geliebte, was Medieninhalte betrifft. Nee, ich finde halt auch dabei ganz positiv, dass man tatsächlich eine Publikumsinteraktion hat, was mir ja bei den Podcasts bisher immer so ein bisschen gefehlt hat. Ja. Da kann man auch online gehen und das live machen irgendwie, aber das finde ich halt da nochmal so ein bisschen interessanter, dass dann auch das Publikum praktisch mit direkt einbezogen wird. Willst du was gegen Bianca sagen, die öfters mal in unserem Podcast aufgetaucht ist oder zwischendurch mitgelacht hat? Ist da hier so eine versteckte Botschaft? Nein, gar nicht. Weil, alles gut, alles gut. Aber die hätte sich auch mal beteiligen können. Also die hätte auch mal was machen können, also für das Geld, das sie nicht kriegt. Ja, Steffen, du wolltest über aktuellere Sachen sprechen. Ich habe da so im Hinterkopf, dass du dich im Moment stark mit einem Pixar-Film, wenn ich richtig im Kopf habe, beschäftigst. Und ich würde da gerne mal was von dir hören. Worum geht's? Du willst ja gerne mal was von mir hören. Ja. Also, nee, ich wollte eigentlich einfach nur mal kurz erzählen. Und zwar ist es so, dass hier nun der aktuelle Pixar-Film Luca auf Disney Plus erschienen ist mittlerweile schon. Und wenn die Episode dann erscheint, ist es wahrscheinlich auch schon ein halbes Jahr her. Versteckt. So. Klick, klack, klick, klack. Nein, also. Und damals hat es sich zugetragen, dass ich quasi, du hast ja vorhin schon mehrere Projekte angesprochen, die ich so mache, und ein Projekt ist halt auch, dass ich immer mal wieder für die Seite Disney Central schreibe. Ist das hier wieder versteckte Werbung? Ach du, das wusste ich nicht, ich bin empört. Und normalerweise mache ich da tatsächlich was mit Comics, also ich mache da die Comic-Übersicht einmal im Monat und mache auch eine geschichtliche Entdeckung der Disney-Comics und das sind so die Kernthemen eigentlich dabei. Aber ich habe da auch schon meinen wunderbaren, also ich sage jetzt mal einfach mal, dass der wunderbar war, mein Chip und Chip-Beitrag da untergebracht. Du kannst, das haben wir ja hier auch schon besprochen in der 13. Etage, wie das dazu gekommen ist. Und genau, da darüber habe ich auch einen Artikel geschrieben. Und ich hatte die Möglichkeit, tatsächlich vorab den Film zu sehen und dann ein Interview zu führen mit Giovanni Zarrella, der eine Stimme übernommen hat in diesem Pixar-Film, genau, Luca. Und genau, und zum anderen habe ich dann halt noch eine Rezension dazu geschrieben. Welche Stimme hat Giovanni Zarrella übernommen? Der hat den Ercole gesprochen, das ist dieser Dorfrübel, der, hast du den Film schon gesehen? Nein. Also es geht ja praktisch darum, dass die zwei Jungs da neu in dieses Dorf kommen, in dieses Porto Rosso, und praktisch da dann einen Wettstreit an einem Wettkampf teilnehmen wollen, und einer davon, der halt praktisch dann ihr Gegner wird, ist halt dieser Ercole, und der wird gesprochen von Giovanni Zarrella, und das hat er ziemlich gut gemacht sogar. Und was heißt sogar, also ne? So. Er hat jetzt auch nicht das erste Mal synchronisiert, sondern das war jetzt das dritte Mal, glaube ich, schon, aber man hat ihn die Freude daran angemerkt, ja. Okay. Und genau, und da hatte ich halt so ein bisschen das Glück oder auch mal die Möglichkeit, so ein Interview zu führen, und das war schon mal interessant, so diese Erfahrung zu machen. Weil ich habe sowas ja auch noch nie gemacht. Also das ist schon mal was anderes. Das ist, also das wird dann direkt von der Agentur auch direkt ja zur Verfügung gestellt, diese Interviewzeit und dieser Slot und so. Und das war jetzt ja nun nicht live diesmal. Also klar, durch Corona bedingt war das halt auch alles noch virtuell. Aber fand ich für das erste Mal sogar hilfreich, dass es dann nicht direkt live ist oder in echt, ne? Sondern dass man dann halt einfach das auch über ein Zoom-Meeting oder sowas macht. Und das war schon sehr, sehr interessant, das mal zu machen. Also hast du wirklich dann sozusagen Giovanni Zarrella Zoom Auge in Auge gesessen und dem Fragen gestellt, richtig? Naja, das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Es kommt drauf an, für was für ein Medium du das machst. Wenn du das jetzt in schriftlicher Form für was machst, dann oder nur Audio-Schnipsel von der jeweiligen Person brauchst, dann wird das Ganze ganz gerne in einem Roundtable gemacht. Das bedeutet, da sitzen dann mehrere Journalisten an dem Tisch und stellen Fragen. Das war jetzt hier in dem Fall auch so. Das waren neben mir noch zwei Redakteure vom MDR und also Mitteldeutsche Rundfunk. Und genau, und wir haben uns dann praktisch so die Fragen aufgeteilt. Also jeder hat so seine Fragen vorbereitet, und davon hat dann jeder so ein paar untergebracht. Ich konnte drei von meinen Fragen unterbringen, und die anderen haben auch tatsächlich auch Fragen abgedeckt, die ich auch gefragt hätte. Also von daher passt das dann. Und genau, so war das jetzt in dem Fall. Wenn du jetzt natürlich ein Interview machst, wo du den ganzen Beitrag dann irgendwie als Audioform brauchst oder als Videoform, dann kriegst du einen Solo-Slot auch zur Verfügung gestellt, je nachdem. Ja, genau. Ist es ungefähr so, hattest du ein, wie soll ich sagen, so ein bisschen Nervosität wie Thorsten Sträter mal bei einem Interview mit Will Schmitz, der ja zusammen mit dem Podcast Sträterbender Strehwerk, glaube ich, zusammen bei den Rocket Beans Will Schmitz interviewt hat und gar nichts gesagt hat, weil er so, wie sagt man auf Englisch, starstruck, nervös war, sondern hast du direkt so gesagt, bist du Markus Lanz-Märchen hingegangen, hast du von mir gelernt, Steffen, endlich? Nee, das auch nicht. Also keins von beiden Extremen, aber es war, also natürlich ist man schon ein bisschen nervös, weil, wie gesagt, ich habe das ja auch noch nie gemacht, aber es ist jetzt so, dieses Starstruck war es jetzt in dem Fall nicht. Weil ich finde das okay, was er macht, so dass seine Musik und so, aber ich bin ja jetzt kein Fan oder sowas, sondern das ist halt, ja, also ich fand ja auch interessant, was er eben zu dem Film zu sagen hat. Und da muss man dann sowas, glaube ich, auch hinten anstellen und dann die Fragen stellen. Und wenn das jetzt natürlich jemand wäre, wo ich völlig starstruck wäre, dann würde das wahrscheinlich dann so aussehen wie beim Thorsten Sträter dann, ne? Aber Wer wäre das? Was wäre eine Person, wo du starst? Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit, wer könnte das sein? Also das so ein Michael J. Fox oder sowas wäre da schon heftig oder wie heißt er? Der den Doc Brown gespielt hat. Ich habe gerade einen Namen, Knoten Emmett gehört. Brown. Ja, aber wie heißt der Darsteller, Mann? Ja, keine Ahnung. Zottelkopf. Ja, aber genau, also so die Liga, ne? Da wäre ich den schon auch heftig. Oder Will Smith natürlich auch, klar, logisch. Also da ist man dann schon ein bisschen anders, aber bei mir ist es ja sowieso ein bisschen verlagert, dass so die Stars bei mir nicht so die musikalischen Stars sind, sondern dann, gut, im Musikbereich müsste ich auch nochmal gesondert überlegen, wer das sein könnte, aber bei mir sind es ja oftmals auch die Comiczeichner und sowas, die dann, wo ich dann starstruck bin, ne? Ungefähr. Also, Dan Jurgens war so ein Fall, ne? Da war ich auch. Stimmt, ja. Da war ich auch hyper aufgeregt und boah, das war schon ein toller Moment, den mal treffen zu dürfen. Ja. Ich meine, auch die ersten Folgen der Etage 13 waren so, dass du auch starstruck wegen mir warst. Du hast gedacht, der große Basti von der Komiker, also krass, dass du jetzt mit dem sprichst. Ja. Ich musste dich echt ein bisschen kitzeln, damit du auch. Ja, damit ich habe ja mehr kein Wort rausgebracht. Kein Wort hast du rausgebracht. Immer nur an deinem Cider genippelt. Damals noch. Es kann natürlich auch sein, dass du mich immer stillgestellt hast, aber ja. Wenn ich diesen YouTube-Kopf doch nur gehabt hätte. Wahrscheinlich hättest du ihn lieber gehabt, einmal mit Profi, sage ich nur. Es wäre mir, glaube ich, ähnlich gegangen mit Scott McCloud. Ich glaube, die Geschichte habe ich in einem der 34 Episoden auch schon erzählt. Ich hatte dem ja mal eine Mail geschrieben, im gerade berechnenden Englisch, ohne DeepL zu benutzen. Davon wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nichts, ich Trottel. Und habe dem halt geschrieben, hello, sir, I'm a German. I like you. Und ich so, I'm the one German fan of you. I like you. But, wahrscheinlich so mit Doppel-T noch so richtig schlimme Sachen reingebracht. Egal. Auf jeden Fall, ich habe das nicht vergessen, aber das war mir wichtig, weil hattest du da eine Antwort gekriegt? Ganz kurz, thanks oder sonst irgendwas. Irgendwas ganz kurz, aber ganz nett. Es war völlig in Ordnung, es hat nichts kaputt gemacht. Also wenn jetzt geschrieben hätte, you asshole, fucking Nazi, hätte ich gedacht, Wenn du den auch Arsch nennst. Ja, und das andere Mal da habe ich nicht geschafft, das anzusprechen, weil ich wirklich, also da gebe ich dir ehrlich zu, damit ich da wirklich zu nervös ist, als die Rocket Beans in den Gamescom heim war, hatte ich einmal die Möglichkeit gehabt, ganz nah ranzugehen und die waren dann für mich wirklich so wie überlebensgroß da. Ich wusste, also Steffen, echt? Es gibt so selten Gelegenheiten, dass ich nicht weiß, was ich sagen will, aber ich finde es komisch hinzugehen und sagen so, hallo, na, ich bin der Basti. Also wahrscheinlich, wie du mich kennst, wenn ich nervös bin, auch schnell, hallo, ich bin der Basti, kannst du rum? Und dann guckt Ede mich wahrscheinlich so an und denkt sich so, hau ab, du Lappen. Keine Ahnung. Also mit dem hätte ich wahrscheinlich auch weniger Foto gemacht, eher mit Simon. Aber echt? Ist das so ein großes Ding? Ja, echt? Für mich schon, ja. Also da ich dir auch so viel konsumiere, wenn ich der Hauke oder so. Nachvollziehen. Aber gut, klar, so ähnlich wird es mir wahrscheinlich mit Holger Klein gehen, über den ich ja zu dem Podcast gekommen bin letztlich. Und von daher, das kann ich dann wahrscheinlich... Ja, also da bin ich ganz... ganz schlecht, hab's dann auch nicht gemacht, war vielleicht letztlich auch irgendwo ein Fehler, aber ich meine, die haben mich ja auch nicht angesprochen, vielleicht haben die auch geschrieben, ist doch der Basti von der Komiker, also da bin ich jetzt ein bisschen... Stimmt, ja. Ja, okay, gut. Ja, wir beenden gleich den Disney-Part. Also ich musste auch zum Schluss, das passt jetzt auch noch zum Ende hin, zum Schluss entwickelt sich hier unsere Dynamik, was Disney und Micha betrifft, so ein bisschen wie, für mich war Disney irgendwann die Star-Wars-News der Woche, nicht so, welcher Film jetzt? Was jetzt von Disney? Aber das nur als Gag natürlich, ich habe immer gern zugehört, weil das meiste habe ich ja auch gesehen. Aber Luca kann ich dir empfehlen, das ist ein wunderschöner Film, gibt so ein bisschen das Urlaubsgefühl, gibt aber auch wirklich eine sehr emotionale Seite an dem Ding, also echt sehr, sehr schön gemacht. Da frage ich mich jetzt gerade, ist das wie Herr Körber und ProSieben? Darfst du jetzt nur positive Sachen über den Film sagen, Steffen? Und jetzt mal Markus Lanz. Klar. Ja, klar, ich bin gekauft. Ey, Leute, das Geld ist hier. Nee, warum? Ich bin ja nicht gekauft. Ich arbeite nicht für Disney oder so, sondern ich kann da ja durchaus... Jetzt bitte Schnitt für Basti setzen. Steffen wurde für diesen Beitrag von Disney Plus bezahlt. Nein. Das wird mir sonst nur mit Netflix unterstehen. Jetzt darf ich das aber mit Disney machen. Und zwar schon seit 30 Folgen. Nein, alles gut. Pass auf, ich habe mir den Trailer angeguckt und habe gedacht, also es kickt mich jetzt nicht ganz von, aber ich gucke ihn mir auf jeden Fall noch an, weil den Pixar-Film habe ich ja immer geguckt. Den letzten, den ich geguckt habe, den großen, war ja auch Souls. Und den fand ich gut. Ich weiß gar nicht, über den wir hier gesprochen haben. Den fand ich also sehr süß und sehr toll. Ja. Ich würde zu Disney noch zusteuern, von meiner Seite aus zwei Serien aus dem Marvel-Universum, die ja auch zu Disney gehören, die ich sehr gerne angefangen habe zu gucken oder geguckt habe. Das sind die einzigen zwei, es gibt noch eine dritte. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Hast du WandaVision gesehen, Steffen? Ja, natürlich. Natürlich, du hast ja das Disney-Plus, aber du hast sie ja direkt in den Kopf rein. Nee, also so ist sogar wirklich sehr, sehr zeitnah. Also das die ganzen Marvel-Serien gucke ich wirklich zeitnah, weil ich da mitreden möchte. In bestimmten, naja, wie gesagt, wir sind ja, also ich bin ja in gewissen Disney-Themen unterwegs und dann will man dann halt auch mitreden können, ohne dass man sich spoilert. Ist das da noch Druck? Oder ist es okay? Nö, das ist okay, das kann ich mir gut einteilen. Okay. Genau, ich habe auch WandaVision, habe ich erst später davon erfahren, deswegen hatte ich das Glück, Hole in One, ich konnte alles an zwei Abenden durchgucken. WandaVision dreht sich um, ja, um Wanda und die gleichnamige Person Vision aus dem Marvel-Film. Und in dem Fall ist es so, dass die Serie sehr weird anfängt, nämlich dass wir in den Sitcoms der 50er Jahre und immer weiter aufsteigend in den Jahreszahlen die Handlung beginnt. Deswegen war auch in der ersten Folge es auch sehr seltsam, dass ich bis auf eine kleine bunte Ausnahme alles in Schwarz-Weiß war und sonst alles wirklich. Also das war wirklich Einstiegsschwierigkeit, ich habe das mit meiner Frau geguckt und die meinte so, also bleibt das jetzt die ganze Zeit so? Und ich so, nein, du hast ja schon gesehen, dass da was bunt geworden ist, das wird noch anders. Aber ich fand es deswegen ganz gut gemacht, weil es ein völlig anderer Ansatz mal war. Also ich bin immer wieder erstaunt, gerade auch so in meiner Bubble, das mag jetzt ein bisschen überheblich klingen, aber gerade so in meiner Bubble, wenn man so in den, gerade in den Disney-Gruppen und sowas unterwegs ist, wo dann auch viele einfach schon oder wo man wahrscheinlich auch zu Unrecht vermutet, dass viele schon den Trailer gesehen haben und dann auch solche Fragen kommen, wie eben jetzt genau diese, bleibt das jetzt die ganze Zeit schwarz-weiß? So, wo ich dann so denke, nein, natürlich nicht. Also das sieht man doch im Trailer schon, ja. Und genau das sind halt so die genau diese Sachen, wo ich dann manchmal so denke, Leute, naja, gut, okay. Ja, also und da höre ich schon von dir raus, dir hat die Serie auch gefallen. Ja, definitiv. Genau. Sie hatten ja wunderschönen Twist drin, der aber noch nicht mal so bezweckt war tatsächlich. Und weißt du, auf welchen ich anspiele? Ich weiß es gar nicht hundertprozentig, nein. Also ich weiß, wie der Twist ist in der Serie, aber ich weiß jetzt gerade nicht, welchen du meinst. Ja gut, es gibt ja mehrere Twists, aber ja, aber diese eine ist schon heftig. Also ich wo dann wirklich so alle, so, also alle. Wirklich alle, die ich kenne, so simultan hochgegangen sind, what the fuck ist da jetzt los? Mhm. Ja. Weißt du nicht, was ich meine? Nee. Hast du die Serie zu Ende geguckt? Ja, natürlich. Ja. Okay, die Serie ist jetzt alt. Ich werde jetzt wahrscheinlich, jetzt bin ich mal gespannt, ob du das überhaupt so registriert hast. Weil, also die Serie ist alt. Achtung, jetzt Spoiler-Part, falls jemand die Serie wirklich noch nicht gesehen hat und die noch sehen möchte, der sollte jetzt mal so 5 Minuten nach vorn springen oder so. Oder du machst halt dementsprechend die Kapitelmarke. Ja. Es gibt die Szene, in der auf einmal Pietro Maximoff auftaucht. Aber nicht der Pietro Maximoff aus dem MCU-Universum, wie wir ihn kannten, sondern tatsächlich der Darsteller, der ihn in den X-Men-Filmen gespielt hat. Mhm. Und das hatte ich kalt gelassen. Ja, das hat mich wirklich total... Ich so, ah cool, Pietro ist wieder da. Da war mir auch kackegal, welche Darsteller das ist. Sag mal, jetzt doch. Also das ist jetzt wirklich total nerdmäßig. Ich dachte, du kommst jetzt mit sowas Krassem, was ich total übersehen habe, aber ich habe gedacht so... War das Krasseste an der Serie überhaupt? Und die Produzentin hat das noch nicht mal bezweckt, so wirklich. Also das war wieder so ein Zufallsgriff irgendwie auch wahrscheinlich von den Castern oder so, dass sie gesagt hat, jetzt bauen wir mal ein Ding mit ein. Und jeder dachte so, ist das jetzt tatsächlich die Brücke von den X-Men rüber ins MCU? Weil eben dieser eine Charakter aus den X-Men-Filmen auf einmal als Quicksilver in der Serie auftaucht, im MCU. Was ja vorher überhaupt keine Verbindung hatte. Ja. Oh Mann. Ich bin ja so der Typ, der ist so Story-Typ-mäßig. Und wenn das dann da reinpasst, dann hat für mich einfach reingepasst, weil er sowieso alles... Keine Emotion für solche Dinger, ne? Ja, das Problem ist, wenn dir das egal ist, welches Studio der Kack ist, dann denkst du dir so, ja, cool, dann ist das wieder okay, da. Gut, klar. Also, man guckt ja auch schon länger genug. Aber wir warten ja die ganze Zeit eigentlich schon, also wie Nerds, ne? Wir warten ja die ganze Zeit eigentlich schon, dass die X-Men oder die Mutanten endlich im MCU-Universum reinkommen irgendwie. Und tatsächlich mit dem Kauf von Fox hätte das ja nun super funktionieren können oder kann das jetzt auch funktionieren, wird in Zukunft auch irgendwie kommen. Aber an der Stelle dachte man halt schon irgendwie, dass er tatsächlich jetzt die Brücke ist, dass er dann derjenige ist, der auch sagt, hier, jetzt kommen die Mutanten ins MCU. Ja. Und war aber halt nicht so, sondern es war halt nur ein Metaebenen-Gag letztlich. Und ja, weil er sich ja dann als Schauspieler herausstellt. Und genau. Ja. Also, ich finde gerade die Vorstellung so schön, dass Nerds darauf warten, dass zwei Dinger miteinander kooperieren. Finde ich einfach süß. Wie sie einfach so die ganze Zeit warten und das irgendwie nicht können. Es ist für mich so wie bei diesen Star Wars Leuten. Finde ich einfach süß. Wenn ist so viel wie. Wie bei Star Wars. Nein, so ist es gar nicht knapp. Aber ich fand ja auch schon bei Star Wars, bei manchen Serien, die gelaufen sind, oh wow, es ist ein Baby von irgendeiner anderen Version, die mal irgendwo mitgespielt hat, wo ich gedacht habe, so. Ich bin dein Vater. Ne. Ja. Gut. Ja, das war wenigstens noch überraschend. Ja, aber guck mal, bei Star Trek und sowas, wenn da jetzt sowas wäre, da würdest du doch auch völlig ausflippen. Okay, ich bin offen, Steffen. Gib mir sowas, wo ich sagen würde, bei Star Trek, da würde ich jetzt ausflippen. Ja, da bin ich jetzt nicht tief genug drin, dass ich da jetzt irgendwas konstruieren könnte, was dich da aus den Socken haut, aber ja. Boah, wenn Captain Janeway, ne, und Luke Picard zusammen ins Raumschiff fliegen, dann bin ich der Erste, der masturbierend vom Fernseher steht. Da könnt ihr mal für tun. Ja, theoretisch ist ja die Enterprise auch schon im Star Wars Universum aufgetaucht. Also von daher. Ja, jetzt hört sich alles auf. Für mich hat sich das ganze Medienbusiness erledigt. Da werden zwei Sachen gekreuzt. Ich bin aus der toxischen Anti-Fanschaft. So nicht, Leute, so nicht. Da kommt wieder durch. Danke, Merkel. Lassen Sie mal schön mein Star Trek in Ruhe, du Arschloch. Oh Mann. Hase, du bleibst hier. Picard, du bleibst hier. Oh, das könnte der Folgentitel werden. Gefällt mir gut. Picard, du bleibst hier. So, okay. Lass uns wieder ernst werden. Aber guck, jetzt nörde ich mich mal mit sowas rein und dann ist auch wieder so. Ich freue mich jedes Mal, wenn du dich reinhörst. Das habe ich in jeder Folge gesagt. Ich bin immer froh, dass du dann so ins kleinste Detail reingehst. Es tut mir leid, dass ich jetzt gerade nicht so mitgehe, weil für mich ist es immer nur, wenn das noch passt und wenn das nicht zu groß ist, weil ich hätte eher Angst, wenn sie jetzt noch die Mutanten rüberholen. Also, weißt du, wenn sie gut rüberholen könnten, wäre für mich Deadpool. Ne? Wäre okay, total, weil Deadpool, finde ich, der kann überall reinpassen. Ja, aber es ist ja ein Mutant. Also ja, es ist ja gehopst wie gesprungen. Such mal, wenn du auf der Straße jemanden siehst, ne, der kann Laseraugen rausschießen, da ist ja nicht die erste Frage, sag mal, sind sie Mutanten oder sind sie eher so, dass eine Säurebehälter auf sie draufgefallen ist? Ist mir doch scheißegal. Ja, aber es ist ja nun mal, wenn du nun mal X-Men-Charaktere einführen willst, dann musst du theoretisch die Mutanten als Grundlage haben. Ja, aber ich finde es könnte für mich, glaube ich, ein bisschen, es ist jetzt schon viel mit dem MCU und dann auch noch die Mutanten, ja. Also ich glaube, das wäre ein bisschen krass auf jeden Fall. Also ich sag mal so, man muss sich ja jetzt schon immer wieder neue Sachen aus dem Hut ziehen, um bestimmte Charaktere weiterhin drin zu behalten. Die erste Generation der Avengers ist ja jetzt eh im Grunde schon Geschichte. Korrekt. Von daher könnte man jetzt praktisch neben der Tatsache, dass man die zweiten Avengers oder die nächste Avengers die nächsten Avengers in irgendeiner Art und Weise aufbaut, könnte man theoretisch nebenher auch die X-Men mit reinbringen. Aber na gut, schauen wir mal. Und dann irgendwann die Watchmen. Das würde Alan Moore sehr gut gefallen. Die haben ja nichts mit Marvel zu tun. Ich weiß, aber man kann ja ein Filmuniversum viel machen. Aber DC gegen Marvel soll ja auch irgendwie kommen. Ach komm, egal. Leute, nee, du Scheiß. Mann, da kann ich nicht. Ich wollte gerade eine schöne Überleitung schaffen, ich versuche sie nochmal einzubringen. Und zwar versucht man schon viel aus der Zauberhand rauszuholen, um noch zu erklären, warum bestimmte Charaktere trotzdem weiter existieren. Und da kommt eine schöne nächste Serie, um den Disney-Part so ein bisschen abzurunden, hoffe ich jetzt gleich. Da gibt es eine Serie, die gerade läuft, nämlich Loki. Und Steffen, wie gefällt dir Loki? Bisher ganz gut, wobei mich die dritte Episode so ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, weil ich da, also wir sind jetzt, wo wir das gerade aufnehmen, heute ist der, was ist denn heute, der 27.06. Da war am Mittwoch die dritte Folge gelaufen und da, ja, also es war sehr viel Erklärung der Charaktere da, aber so richtig Handlungsvorsprung gab es da nicht. Okay. In der ganzen Sache. Ich resümiere mal für die Zuschauer kurz, worum geht's in Loki? Wir alle haben ja mitbekommen im Marvel-Universum, dass Loki eigentlich gestorben ist in Endgame, richtig? Infinity War? Ja. Irgendwie in den Filmen auf jeden Fall ist er gestorben durch die Hand von unserem guten alten Thanos. Infinity War, dankeschön. Durch den Power Glove, den es jetzt zu bestellen geht in jedem Fitnessstudio, löschen sie 50% der Menschheit aus. Auf jeden Fall. Was? Nein, er ist nicht dadurch gestorben. Ich habe nur gerade erklärt, was Thanos für eine coole Fähigkeit hat. Loki ist im Endeffekt gestorben, weil... Er ist durch Thanos. Genau, durch Thanos hat ihn zu Tode geprügelt. Ich glaube, ein Speer irgendwo durch. Irgendwie sowas auf jeden Fall. Und damit war eigentlich das Thema Loki so erledigt, haben wir gedacht. Aber wenn eine Serie Loki kommt, dann wird da wohl auch ein Loki drin sein. Und in diesem Fall ist es so, dass wir auch in den Filmen, nämlich im letzten großen Avengers, ja auch eine Zeitreise hatten, in der der gute Loki auf einmal den Tesseract in seine Hände bekommen hat, was so eigentlich nie passiert ist. Jedenfalls nicht in der originalen Zeitlinie, die wir am Anfang hatten. Und da setzt die Serie wieder an, dass Loki mit dem Tesseract flieht, aber der kommt nicht weit, denn auf einmal taucht eine Schutzbehörde auf, die, glaube ich, auf Englisch Minuteman heißt, die Zeitpolizei, und nimmt ihn mit. Und ab da setzt sozusagen Loki die Serie an. Wie hat dir das Konzept gefallen, diese Zeitpolizei? Die Time Variance Authority, die TVA ist es, und die Agenten von denen sind die Minutemen, richtig. Das Konzept fand ich sehr geil. Zumal es auch so klein, wunderschöne kleine Anspielungen gibt. Mobius heißt der Agent, der gespielt wird von einem der Owens. Wie heißt er? Ja. Owen Wilson. Owen so rum. Wilson, ja. So rum. Oh, einen der Wilsons. Ja. So. Genau. Und das M in der Mitte steht übrigens für. Bei wem? Mobius. Achso. Das meinst du. Mobius, also endlos, ne? Mobius Schleife, ist ja auch der die Mobius-Schleife, genau. Und auch schön noch die Anspielung in diese ganze Stadt, die es da gibt, um die TVA herum, in diesem zeitneutralen Raum, in dem die sich irgendwie befinden. Die geht ja nach oben. Ja. Was auch wieder eine schöne Anspielung auf Möbius ist, der ja Comiczeichner war und das Ganze so ein bisschen entwickelt hat, so diese nach oben wachsenden Städte. Also auch da eine schöne Anspielung da drauf. Und gefällt mir sehr gut. Also ich musste mir auch gleich von Miss Minutes einen Pin bestellen. Das kleine Maskottchen, weißt du, ja, so dieses ganze Erklärvideo bringt und so. Also das ist sehr cool alles. Also das trifft schon wieder genau meinen Geschmack. Ja. Auch weil da alles irgendwie so altbacken aussieht, aber die tollste Technik und dann auch gleich die Szene in der ersten Episode, das ist ein kleiner Spoiler, weil es ein Witz-Spoiler ist, weil die da alle diese Infinity-Steine rumliegen haben als sehr schön. Alles ich könnte mir aber vorstellen, dass Loki sich davon ein paar eingesteckt hat. Ja. Schauen wir mal. Wäre lustig. Ja, weil die sind alle auch dort nutzlos. Und ich finde bis jetzt die Storyline auch sehr interessant. Mag auch, dass er jetzt die ganze Zeit wie so ein Bürokrat rumlaufen muss mit seiner, also wirklich wie so mit seiner Varianten-Shirt, wo drauf steht, ist eine Variante. Und auch, wer dieser Gegenspieler dann sozusagen jetzt im Moment gefühlt ist oder Gegenspielerin, ist sehr schön und gut gemacht. Und jetzt die jetzige Episode, hast du ja gerade erzählt, die rausgekommen ist. Guter Cliffhanger. Ich bin schon sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht und wie die Serie endet. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, für mich kann man mit Loki sehr vieles machen. Da ist es wirklich charakterabhängig, weil Loki einer meiner Lieblingscharaktere ist. Hätten sie mit dem auch sehr viel mehr machen, könnte ich jetzt sehr viel durchgehen lassen. Ich mag ihn einfach sehr. Was ist denn mit Falcon and the Winter Soldier? Hast du das gesehen? Nicht geguckt? Nein. Warum nicht? Das ich fragen darf? Sind so nicht die Charaktere, die mich so interessieren. Ich habe gehört, das ist auch mehr so Action-orientiert. Naja, ja, nein, ja, auch natürlich ist es viel Action drin, aber das ist hat nochmal eine ganz, ganz andere und wichtige Ebene gerade. Nämlich vor allem die Frage, kann ein Schwarzer Captain America werden? Und das ist echt super gemacht da drin. Also das kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Gerade unter dem Aspekt ist die nochmal sehr wichtig. Und kann ein Schwarzer Captain America werden? Ja. Ja, natürlich, aber wir würden jetzt sagen, nein, natürlich, aber das unter amerikanischen Aspekt, du weißt ja, wie die Amis so ticken und so, dann musst du, das ist echt gut gemacht, also echt wirklich sehr gut gemacht. Ja, dann, wenn das Thema so ein bisschen mit angesprochen wird, da fällt mir direkt so eins ein, was ich hier aufgeschrieben habe, was ich mal aber empfehle, was das Thema Rassismus, vor allem für Amerika, damit ich checke mal kurz gegen, es gibt nämlich einen sehr schönen Kurzfilm, auf Netflix. Und ich hatte den gerade noch richtig im Kopf, hat die berühmte täglich grüßt das Murmeltier-Schematik, dass nämlich immer wieder derselbe Tag anfängt. Es geht um ein, also ist jetzt ein ernstes Thema, es geht um einen Jungen, der gerade eine Bekanntschaft gemacht hat und aufsteht bei der und sozusagen auf die Straße geht, um nach Hause zu kommen. Und um nach Hause zu kommen, muss er eigentlich nur irgendwie ein paar Straßen gehen. Und er wird direkt bei seinem ersten Mal rausgehen von einem Polizisten ergriffen, der ihn nach ein bisschen hin und her einfach erschießt. Und dann wacht er wieder auf. Und dann passiert im Endeffekt zu Hause wieder dasselbe. Er wacht wieder bei ihr auf und er versucht dann verschiedene Dinge und wird letztendlich immer wieder von diesem Typen umgebracht. Und es ist ein Kurzfilm und er ist sehr... ist sehr nachhaltig. Ich kann ihn nur sehr gut empfehlen, weil er das Thema Rassismus gut runterbricht. Wie heißt er? Der heißt, Entschuldigung, Two Distant Strangers auf Netflix und dauert ungefähr eine halbe Stunde. Also das kann ich zum Thema Rassismus nur gut erklären, gut empfehlen. Es gab auf Netflix auch einen sehr, sehr kurzen Animationsfilm, der mir jetzt gerade vom Namen nicht mehr einfällt. Der war ein bisschen krasser, da war so eine Gedankenwelt, so lyrisch, ähnlich lyrisch wie deins, was du geschrieben hast, noch ein bisschen ausgeweiteter, auch über Rassismus. Aber ich finde das da, was du da siehst bei Two Distant Strangers, in so einer guten Rahmenhandlung eingebunden, finde ich gut erzählt und hat mich auch mit dem Schluss zum Schluss sehr zum Nachdenken nochmal gebracht. Kann ich nur empfehlen, Two Distant Strangers, weil es jetzt gerade du das Thema so ein bisschen durch diese letzte Serie angesprochen hast. Und wenn wir schon bei Netflix sind, verlassen wir doch mal den Disney-Part, damit ich noch ein bisschen Zeit habe, ein bisschen ohne Disney klarzukommen. Weil davon werdet ihr jetzt bei Steffen genug kriegen. Ab sofort auf seinen Kanälen My Goofy Me nochmal die Empfehlung hier. Ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde jetzt im Schnitt hinzufügen, also Basti wurde bezahlt. Wenn du jetzt dahin willst, wo ich vermute, habe ich das auch gesehen. Okay, in meiner Liste habe ich mir gar nichts mehr angeguckt. Dann sag mal, wo du denkst, wo ich hin soll. Ich dachte, du gehst jetzt auf Familie Mitchell gegen die Maschinen. Ja, kann ich gerne machen. Weil den habe ich auch gesehen. Ja, dann erzähl mal, worum es geht, Steffen. Es geht um die Familie Mitchell und die Kämpfe gegen Maschinen. Ich bin immer froh, dass du immer so sehr inhaltsreiche Dinge hast. Also ganz toll. Ich kann mir jetzt richtig vorstellen, worum es in dem Film geht. Es geht halt praktisch darum, dass die Tochter der, also die fast erwachsene Tochter der Familie Mitchell aufs College gehen soll. Und der Vater hat sich so ein bisschen entfremdet von ihr. Also die haben irgendwie eine Distanz. Also er ist so der Handwerkertyp. Und kann jetzt gar nichts mit den künstlerischen Ambitionen, die es seine Tochter hat, etwas anfangen. Die Tochter übrigens sehr, sehr cool umgesetzt. So, sie ist halt so, sie will halt Regisseurin werden, Filmemacherin. Und das merkst du halt auch an. Der ganze Film ist gespickt mit diesen ganzen Einblendungen, die man so in den ersten Filmprojekten vielleicht reinmachen würde, die man so selber machen würde. Und genau, das ist erstmal so der Grundplot. Und dann kriegt er halt die Idee, damit wir uns wieder annähern, fahren wir dich einfach dahin. Eigentlich hat er es im Flug gebucht und den hat er wieder storniert und hat gesagt, wir fahren jetzt dahin. Und in dem Moment, wo sie aufbrechen, gibt's halt noch die neueste Generation einer Ankündigung von Haushaltsrobotern. So künstliche Intelligenz, so ein bisschen in die Richtung. Ne? Ja, Smartphone künstliche auch, Intelligenz, genau, auch Smartphone, beziehungsweise wird ein älteres Betriebssystem abgelöst durch ein neues. Dieses alte Betriebssystem ist jetzt kein großer Spoiler, weil das kann man sich direkt denken, übernimmt dann halt diese neuen Roboter und da gibt es dann halt diesen Aufstand der Maschinen. Und genau, und das ist so die Grundhandlung und wir erleben die Familie Mitchell halt, wie sie sich gegen diese Roboter zur Wehr setzt. Und das ist richtig cool gemacht. Also es ist so eine Mischung aus Roadtrip und wir kämpfen gegen die Maschinen, so gegen die Apokalypse quasi. Und sehr cool umgesetzt mit wunderschönen, lustigen Momenten drin. Also richtig toll gemacht. Hat auch so eine Cell-Shading-Optik drüber, also so ein bisschen comichaft. Also sehr cool gemacht. Also das, ich glaube, der Handlungsplot ist auf jeden Fall sehr interessant mit das Kind, was eigentlich gar keine Lust mehr hat auf zu Hause und der Vater macht, glaube ich, auch in den ersten paar Minuten vor allem ihren Laptop auch so ein bisschen kaputt, was ihr Herzstück richtig ist, weil sie da vor allem sehr viele Filme schneidet und der Vater ist... Es geht halt auf der einen Ebene geht's halt um diesen Familienzusammenhalt letztlich und auf der anderen Ebene geht's halt gegen um den Kampf gegen diese Maschinen. Und Wobei letzteres eher das Vehikel ist. Also es geht tatsächlich mehr so um diese Familie und das ist richtig gut umgesetzt. Genau, und was ich gerade sagen wollte, war, dass der Vater auf jeden Fall eher so ein Jägerstyp ist. Es ist auch ganz interessant, dann mitzumachen. Und also die stellen auch so ein bisschen die, ich bin eher so der nicht mit technikaffiner Papa, mit sehr technikaffiner, mit affinen Kind. Und ich finde, wie sie die ganze Zeit auch die Sachen in der Story lösen, finde ich super gemacht. Es ist halt einfach so schön. Es fängt ja auch direkt an, in die Action reinzuspringen. Am Anfang wird halt direkt gezeigt, wie die ganze Familie mit so einem alten Kackauto ein paar von den Robotern überfährt und man direkt so weiß, okay, das ist jetzt so ist der Film ausgerichtet. Ich finde den Zeichenstil fand ich sehr schön. Ich fand die einzelnen Charaktere toll. Ich finde auch diese YouTube-Videos, die das Mädel macht mit diesem Hund, fand ich auch super witzig. Und dass der Vater sich diese... Der Hund ist auch sensationell. Ich glaube, der wichtigste Storyplot für diesen Hund ist ja eigentlich, dass er als Fehler darstellt für die Roboter. Immer wenn die Roboter den Hund angucken, fragen sich, glaube ich, war das nochmal Toastbrot oder Hund? War das nicht so? Und dann explodiert der Roboterkopf. Super lustig gemacht. Und auch eine meiner schönsten Szenen, wie der Papa, der keine Ahnung hat von Technik, YouTube-Videos öffnen muss. Ein sehr schönes Ding, weil das so den finalen Plot darstellt. Wie drücke ich die richtige Taste? Gott, ist das kompliziert. Weil es gibt so Leute, die so technikmäßig drauf sind, dass ich mir das genau gut vorstellen kann, dass sie denken, bei jedem Tastendruck machst du etwas kaputt. Super schön. Ich habe sehr viel gelacht auf jeden Fall. Wirklich, also wunderschöner Film, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch die der Gegner, das Handy, diese KI, die zurückgelassen wurde, bei der ich direkt wusste, okay, die wird jetzt der Hauptbösewicht, fand ich auch super schön gemacht, dieses große Gesicht und die ganze Zeit, herrlich, ja. Wir biegen fast so ins letzte Viertel ein, weil ich habe mir für mich vorgenommen, Steffen, da kannst du halt immer wenn du was zu beisteuern willst, sagen, wenn du möchtest. Da ich aber jetzt sehr lange Zeit nicht mehr Zeit habe, den Leuten etwas zu empfehlen, muss ich eigentlich meine Maschinen gern an Empfehlungen rausbringen, wo ich die Leute zuballer, damit sie die nächsten Jahre ohne uns, also ohne mich auf jeden Fall, weil die kriegen ja noch genug Disney-Empfehlungen. Also es war schon immer in den Folgen so, Steffen, dass man bei Disney auf jeden Fall immer auf dich setzen konnte, weil du dich so schön, ich fand immer schön, wie du dich so da reingesteigert hast und wie viel Disney wissen du eigentlich aus? Also ich wollte mal ein großes Kompliment machen, das hast du immer sehr gut gemacht und ich bin dann immer mit meinem anderen Zeug dazugekommen, in der Plus-18-Abteilung meistens eher. Ja. Muss ich echt mal sagen, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Wenn ich Disney Plus bin, warst du Star. Ne? Star, genau, in Disney Plus Sprache, aber am nächsten war ich vor allem Netflix, glaube ich, die meiste Zeit, muss man einfach sagen. Also das stimmt auch wirklich. Mann, das wäre auch toll gewesen, wenn ich da irgendwas kriege. Ich muss aber zugeben, zu meinem Netflix-Abo-Status, das ändert sich ja mal. Ich bin mittlerweile immer auf dem Status, weil es hat sich auch ein bisschen erhöht, dass ich, wenn ich gerade nicht weiß, dass irgendwas Cooles mit dabei ist, dass ich dann auch das Abo erstmal weglasse. Im Moment finde ich zum Beispiel nichts mehr. Es gab jetzt, um kurz durchzugehen, die neueste Weiterführung von Love, Death and Robots. Hast du da was von gesehen? Die neuen kennst du es überhaupt, Love, Death and Robots auf Netflix? Ja, die erste Staffel habe ich gesehen, ja. Aber die zweite noch. Kann ich dir sehr empfehlen, die erste Folge geht um eine Frau, die von ihrem Staubsauger so ein bisschen gejagt wird und die anderen sind immer wie schön weird. Nur empfehlen, kannst du auf jeden Fall gucken. Ich würde als erstes ganz schnell, weil ich mir vorstellen kann, dass du wahrscheinlich eher weniger Spiele davon gespielt hast. Ich kann für die Switch nur empfehlen, eigentlich fast alle Mario-Spiele. Das ist eine dumme Empfehlung, aber... Du irrst dich. Gerade die Mario-Spiele, da bin ich sehr hinterher. Also da bin ich auch... Da habe ich von denen, die du jetzt hier aufgeschrieben hast, alle außer Mario Rabbids. Okay, dann kam ja ein Thema, womit ich dich überzeugen kann, weil es ist natürlich auch sehr anders. Also ich habe aufgeschrieben für uns, Steffen, wie fandest du Mario Odyssey? Gut, das habe ich jetzt nur angespielt, weil das gab es früher auf der Wii U, glaube ich, ne? Oder nee, auf irgendeiner... Das war Switch oder auf der. Nee, also früher, der frühere Teil. Nee, das war was anderes. Ach so, nee, Quatsch, Mario Odyssey. Okay, nee, das ist Switch-exklusiv. Ja, nee, der ist sehr cool. Der macht mir sehr viel Spaß, ja. Also da geht es ja darum, dass man Monde sammeln muss. Ich sag mal so, Steffen, ich erkläre sonst immer die Story. Der Hut ist intelligent auf einmal. Also der Hut wird praktisch von einer Lebensform übernommen und oder die Lebensform gibt sich als Hut aus. Und die kann Mario im Grunde so ein paar neue Kräfte besorgen. Genau, und das Schöne an dem Ding war, mein Bruder hat mir sozusagen einfach seine Switch weitergegeben. Da hat der linke Steuerknüppel einfach nicht funktioniert, war auch sehr schön. Eine lange Zeit, da habe ich jetzt durch einen neuen Joy-Con ersetzt. Man kann mit defekten linken Steuerknüppel spielen, aber es ist deutlich anstrengender. Das Ding bei Mario Odyssey ist, genau, du musst auch noch so Monde sammeln und die waren manchmal sehr einfach versteckt. Ich habe es auch durchgespielt, sehr schön gemacht, aber da gibt es dann halt unhaufen viel von extra Bonus-Content. Hm. Und ich glaube, die Klassiker wie Mario Kart kennen wir, glaube ich, beide, ne? Da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel sagen. Ich habe jetzt im Moment auch aktuell Mario 3D World, bin ich noch dran, also 3D World, kennst du das? Ich habe mir gestern tatsächlich ganz neu gekauft Mario Golf. Ah ja, das ist ja auch gerade frisch rausgekommen. Hm. Hast du das schon gespielt? Ich habe es schon angespielt. Und wie ist es? Macht Spaß, macht Spaß. Macht mir mehr Spaß als Mario Tennis. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht so lange gespielt, logischerweise. Hast du denn, mir ist empfohlen worden, dass man da dieses auf Zeit, dass man diese auf Zeit-Variante, wo man auch Mario selber spielen kann, spielen hat. Ich weiß gerade nicht, wie das Ding heißt. Man kann als Mii in so einem Karrieremodus spielen oder man kann auch so ein Ding spielen, wo es... Genau, okay. Du spielst als Mii, spielst du den Story-Modus. Und die Schnellspiele sozusagen, die kannst du dann halt als verschiedene Charaktere spielen. Okay. Genau, und da hatte ich nur gesehen, dass dieser Modus, wo du auch Mario spielen kannst, glaube ich, deutlich ähnlicher ist wie Mario Kart, auch so gefühlt ein bisschen mehr mit Power-Ups und sowas. Aber ich habe es, wie gesagt, nicht selber gespielt, sah aber ganz gut aus. Spiele gerne gegen andere Leute auch gerne Mario Party. Das ist auch, glaube ich, bekannt. 3D World, also 3D World, kann ich nur empfehlen, das spiele ich jetzt gerade. Muss aber ehrlich gesagt zugeben, es ist wirklich so ein Zwischending zwischen diesen typischen 2D-Dingern und 3D. Ich musste mich deutlich mehr an die 3D-World-Steuerung annähern, als wie an die Odyssey Open-World-Steuerung oder natürlich 2D, das ist natürlich klar. Es ist schon krass, weil bei 3D-World hast du immer so eine leicht angeschrägte Perspektive, wo du hinlaufen kannst und du musst jetzt mal damit klarkommen, wo hängt der Schatten von so einem Kasten. Es ist deutlich klassischer, aber ich habe das auch jetzt letztens mit einem Kumpel gespielt. Da ist, auch wenn du es zu zweit spielst, vor allem musst du dich erstmal dran gewöhnen, dass wenn du die Kamera zu weit rausziehst, dass der andere verschwindet. Also kann ich nur empfehlen. Und wenn ich über Spiele zu zweit oder dritt oder viert sprechen soll, dann kann ich für alle Mehrspieler auch im Moment nur, ist glaube ich auch etwas gehypt im Moment, Juggernauts sehr empfehlen, auch auf der Switch. Das ist ein Spiel, bei dem man sozusagen verschiedenfarbige Mannequins hat, also Spielfiguren. Und es kommen Hindernisse und die Leute, die Farbe haben von diesen Hindernissen, müssen die durchbrechen, sonst verliert die gesamte Gruppe ein Leben. Wir haben das nur zu zweit gespielt, aber auch schon zu zweit war das ordentlich anstrengend, weil du musst dich absprechen, weil der eine kann immer nur die Taste drücken für blau, der andere nur für rot und es endet darin, dass man sich anschreit mit bla bla rot rot. Als würde man dann versuchen, einen Regenbogen zu beschreiben. Was man zum Beispiel im Münchner Stadion nicht so gut kann. Kleiner Politik-Gag, der jetzt wahrscheinlich schon viel zu alt ist. Das war's zu spielen. Ich wollte mal ein bisschen die Lanze brechen für Mario-Spiele, aber habt ihr von Steffen gehört, dass er ja auch ganz gut hat. Ich habe für uns... Das war für mich ein Kaufgrund für die Switch tatsächlich. Habe ich mir fast gedacht. Das ist bei mir mit Mario übrigens auch. Bei Mario ist auch der... Ach ja, ich wollte zu Rabbids sagen, habe ich ganz vergessen. Pass auf, Steffen. Kann ich verstehen, dass man mit Rabbids und Mario erstmal so ein bisschen Kontaktschwierigkeiten. Das ist auch die Frage, ob du solche Art Spiele magst. Mario Rabbids Kingdom ist ein schon was strategischer Shooter. Also Shooter in Anführungszeichen. Wenn du das erste Mal in einen Kampf verwickelt wirst bei Rabbids, dann funktioniert das... Ist das so ein Battle Royale oder sowas? Nee, wenn du das erste Mal in einen Kampf verwickelt wirst bei Mario Rabbids Kingdom, ist es so, dass du jeden Charakter durchgehst und dem sagst, was er tun soll. Und dann passiert irgendetwas. Und dann musst du gucken, stehe ich richtig in der Nähe von einem der Hasen, um die fertig zu machen. Und das ist eigentlich... am Anfang war es auch so, das ist aber jetzt komisch gewöhnungsbedürftig für jemanden, der Mario immer nur in Echtzeitsachen kennt. Aber die Story ausnahmsweise... ist mit Rabbids deutlich abgefahren. Ich kannte Rabbids bis dahin gar nicht. Ich habe die mal gesehen, vielleicht von der Zeit her. Aber die Rabbids machen es eindeutig lustiger, weil es gibt dann einen Rabbit Luigi, eine Rabbit Peach und die Story ist so ein bisschen, dass die Rabbids, glaube ich, durch irgendeinen Computerfehler in unsere Welt gekommen sind und dann in Marios Welt rübergeschlittert sind und alles durcheinander bringen. Und das ist... sehr witzig gemacht, muss ich echt sagen. Also ich habe schon zwischendurch sehr doll gelacht, wo mir bei anderen Spielen die Story herzlich bei Mario scheißegal ist, muss ich ehrlich gesagt sagen. Steffen, hast du gerade noch irgendein Film, Serie, Anliegen, was du gerne uns für aktuell präsentieren willst? Ansonsten würde ich so gerne ein bisschen durch meine Top-Liste etwas schnell durchgehen. Nee, mach ruhig erstmal weiter, ja. Okay, ich habe mir vorgestellt... Und Steffen kann ja immer was so dazwischen schmeißen, was ihm zu der Serie einfällt. Wir werden jetzt immer nur ganz kurz machen. Ich habe gedacht... ja, wenn wir so ein bisschen die Etage 13 verlassen, haben wir euch jetzt aktuelle Sachen vor allem empfohlen. Da war jetzt Steffen auch so ein bisschen mehr mit drin, weil er auch bei aktuellen Sachen ein bisschen mehr mit dabei ist. Ich würde gerne einfach mal was auf den Weg geben, was ich immer gucke oder spiele oder mache oder sonst was, wenn ich mal Zeit habe und nichts anderes zu gucken. Und da habe ich mir überlegt, was wären zum Beispiel die Top 5 Serien, die ich immer empfehlen kann. Da ich Steffen heute so ein bisschen damit überrumpelt habe, hast du jetzt nicht unbedingt 5 zusammen, aber vielleicht fällt ja ein, zwei Serien oder sowas ein oder fällt was zu der Serie ein, die ich sage. Und ich würde die so ein bisschen durchgehen und einfach nur als Rausgeber für euch, wer Lust hat und nicht weiß, was ihr gucken seht, die kann ich von meiner Seite aus immer empfehlen. Und ich fange mit den Top 5 Serien an. Und bei mir ist auf Top 5 gerne auch mal eine sehr diskutierte Serie, aber ich habe sie immer sehr gern geguckt und kann sie auch immer gern wieder angucken. The Big Bang Theory. Wie ist es mit dir? Hast du The Big Bang Theory verfolgt oder eher nicht so? Doch, also sehr exzessiv sogar, aber ich glaube jetzt, so die letzte Staffel fehlt uns noch oder die letzten zwei, ich weiß es nicht genau. So ein bisschen was fehlt noch, aber habe ich viel geguckt, ja. Da kann man zum Schluss auch sagen, dass es eines der wenigen Sitcoms mit ist, die ein Ende hat, was passt. Es ist einfach ein Ende, was passt, sitzt, hat Luft und es ist nicht so rausgezogen. Was wir halt momentan viel gucken, ist halt die Nachfolgeserie, die eine Prequel-Serie ist, also Sheldon. Okay. Young Sheldon. Die habe ich nicht so großartig geguckt, aber soll auch ganz nett sein, glaube ich, ne? Die ist cool, ja. Die ist ganz gut. Ich mochte halt immer die Konstellation von mir. Auf Platz 5 wäre sonst auch How I Met Your Mother gekommen, was ich auch immer exzessiv geguckt habe. Die beiden waren immer so die Guilty Pleasures, auch wenn man sie eigentlich gar nicht Guilty nennen kann, weil man ist eine Serie, die man einfach jede Folge so gucken kann, wenn man will. Ja. Genau. Ich hätte für die 4 bei mir Serien. Serien, da habe ich auf dem 4. Platz der Serien habe ich Pastewka. Da ist schon eines der deutschen Serien, die ich immer und immer und immer wieder gucken kann, weil ich einfach Pastewka so sehr lustig finde. Steffen, wie sieht's bei dir aus? Ja, gucke ich auch sehr gerne Pastewka. Also die habe ich auch jetzt, glaube ich, nicht komplett die ersten Staffeln geguckt, aber die letzten auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ich habe Pastewka vor allem. Und wir gucken gerade die Vorlage, also die Vorlageserie davon, Lass es Larry oder wie heißt es auch? Curb Your Enthusiasm, glaube ich, ja. Genau, richtig. Habe ich, glaube ich, noch nie gesehen, aber soll auch ganz gut sein, ne? Hat sogar dieselbe Titelmusik. Okay, dann kann man Pastewka ja eigentlich nicht mehr sagen, dass er nicht sich von dieser Serie hat inspirieren lassen, aber hat er definitiv. Ja. Es gibt Pro und Contra für, dass man auf Amazon weitergemacht hat, auch die letzte Staffel oder sowas. Da gab es halt dann verschiedene Formen. Die Sat.1 Staffeln, also als das ganze Pastewka noch auf Sat.1 lief, da fand ich das halt immer kompakter. Man musste halt auf 22 Minuten Sitcom-Länge ungefähr rauskommen, glaube ich, war das. Und dann halt auf Amazon Prime hatte man dann so die Möglichkeit zu gucken, dass man auch ein paar längere Sachen macht. Und da gibt es halt auch schöne Folgen wie die Game of Thrones Folge, die ich auch nur da groß empfehlen kann. Als drittes habe ich Lost. Ich glaube, Lost braucht man gar nicht viel zu sagen. Hab mir aber auch noch was hingeschrieben, nämlich die Ausnahme, die Auflösung. So, ist komisch, sich das Ende einer Serie nicht anzugucken, aber tut's einfach nicht. Nimmt einfach der Weg ist das Ziel hin. Wie sieht's bei dir aus, Steffen, bei Lost? Lost bin ich völlig lost. Also das habe ich nie geguckt. Ist auch nicht schlimm. Ich glaube, wenn man keinen Bezug hat, das Schöne ist, man muss halt damit klarkommen, dass Dinge nicht zu Ende geführt werden, weil man sich den Schluss nicht anguckt. Denn Lost hat vor allem den Vorteil, dass es viele Geheimnisse hat und viel aufwirft und super interessante Charaktere, muss man einfach sagen. Und es versteht mit Flashbacks, aber auch also mit Flashbacks zurück, aber auch nach Flash-Forwards, nämlich nach vorne geblickten Zukunftssachen, gut einbinden zu können. Ich glaube, das ist fast ungefähr so gut bei How I Met Your Mother, machen es eigentlich auch mal ganz gut, Zukunftssachen noch mit einzubinden. Ja. Wobei das ja auch die Grundlage der Serie war. Also Lost, auch da eine Empfehlung. Meine Dramaserie zwischendurch. Und ich habe gedacht, da ja auch Zeichentrick nicht unterrepräsentiert sein darf, habe ich mich noch für Darkwing Duck entschieden. Auch darüber haben wir, glaube ich, zu zweit auch schon längeren öfters referiert. Kann man, glaube ich, nichts falsch machen. Und habe mir auch die Darkwing Duck Folge über den DuckTales angeguckt nach deiner Empfehlung. Die fand ich auch sehr gut. Bei den neuen DuckTales, ja. Gibt ja mehrere, ne? Ja, ich habe jetzt nur eine gesehen. Also eine von diesen Folgen. Ich muss die anderen mal anschauen. Und mein All-Time-Favorite, den ich ungefähr alle 2 Jahre immer wieder neu angucke und die nie alt wird, ist Stromberg. Ja, Hast du da auch schon mal die ja. britische Vorgänger? Ja, britisch fand ich nicht so gut, aber die amerikanische fand ich deutlich besser dann. Die amerikanische. Ja, also die britische The Office mit Ricky Gervais ist wirklich, da ist es wirklich anstrengend zu gucken zwischendurch, weil er richtig ein asozialer Arsch ist. Man kann bei Stromberg auch sagen, aber der hat ja zwischendurch noch sowas Menschliches und bei der... Sind ja alles so diese Fremdschämen-Serien. Ja, ne? Total. Und bei den Amerikanern ist ja Steve Carell und da ist es dann so, das hat so ein bisschen leichteren Touch und finde ich auch, die Charaktere sind da nochmal ein bisschen zusammen, besser harmonierend und es wird glaube ich Mockumentary ja genannt, wo so getan wird, als würde man dokumentarisch filmen und habe gerade angefangen, auch eine beliebte Serie... Wie ja auch bei der Serie, wo ich mich wundere, dass sie hier nicht auftaucht. Ja. Modern Family. Zum Beispiel, das ist stimmt. Das hätte auch mit auftauchen können. Habe ich ganz vergessen. Danke. Würde ich jetzt wahrscheinlich mit so bei Big Bang Theory, How I Met Your Mother ein bisschen verorten bei mir. Habe ich auch, guckst du auch gern? Hast du auch gern geguckt? Ja, klar. Riesiger Fan. Also das war also so jetzt, solange die Serie lief, war das meine Lieblings-Sitcom. Genau, es fehlt, glaube ich, die 11. Staffel noch auf Deutsch, ne? Damit es dann vorbei ist, meine ich. Und dann ist auch, glaube ich, Feierabend. Auch sehr. Nee, ich glaube, die haben wir zu Ende geguckt. Okay. Auf Deutsch. Aber wo? Ja. Auf älteren Nitro? Ja, wahrscheinlich irgendwie bei Sky. Ah, okay, weil auf Prime ist sie noch nicht da, auf Netflix noch nicht. Ja. Also da dauert es da wahrscheinlich noch so ein bisschen was. Leider, weil ich auch gerne, ich habe die auch super gern geguckt. Und habe jetzt angefangen mal zu gucken, weil auch viele Leute davon sprechen. Parks and Recreation gibt's auf Join. Ist ähnlich, bin auch dabei anzufangen, weil Chris Pratt da auch vor allem mitspielt. Ist ganz nett. Nicht ganz so gut wie Stromberg. Aber ich guck's mir noch an, fertig, und dann schaue ich mal, wie ich es finde. Das wären meine Top 5 Serien, wo ich sagen würde, nimm sie mit, Steffen. Hast du noch eine, wo du sagen würdest, die würde ich jetzt da hinzufügen? Nee, also Modern Family war jetzt eigentlich die mir jetzt gerade noch so eingefallen ist, wo ich gesagt habe, die muss ich noch ergänzen. Ja, weil die mir auch sehr am Herzen liegt. Hast du denn etwas bei dem Thema Film, wo du jetzt schon direkt sagen musst, den Film würde ich auf jeden Fall, jedes Jahr gucke ich mir den an? Ja, Roger Rabbit. Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Oder auch Zurück in die Zukunft, die Filmreihe. Wobei da tatsächlich mein Lieblingsfilm der zweite ist. Und dann, was gibt's noch? Was ist noch so ein Film, den ich jedes Jahr gucke? Nee, eigentlich würde ich jetzt erstmal bei denen belassen. Ah, hier, The Prestige ist meistens noch so einer. Ah, interessant. Einmal im Jahr guck, ja. Hab ich den gesehen? Ich glaube schon. Mit Hugh Jackman, ne? Hugh Jackman, nicht Hugh Jackman. Ah, Details. Nicht. Das Thema hatten wir schon öfters. Unser Running. Ja. Ja, bei mir, genau. Ich breche es bei mir auch schnell runter. Ich habe menschenfreundlich die Saw-Reihe aufgeschrieben, gucke ich da auch ungefähr 2 Jahre mal durch, weil mir einfach die Wendung und Wirrung so gut gefallen ist, noch nicht mal die Fallen unbedingt. Dann ist wieder Dame. Habe ich mir einmal komplett durchgeguckt und habe oder auch nicht mal ganz komplett Jigsaw auf Held benannt. Ja. Da habe ich dann auch so gedacht, der erste und der letzte, das reicht eigentlich, weil alles, was dazwischen, ist irgendwie so verwirrend. Ja, es ist sehr, sehr verwirrend, weil ich habe dazu auch einen Podcast gehört, ich glaube Devils and Demons, die haben das auch nochmal krass auseinandergenommen und so den ersten und zweiten kann man sich noch ganz gut anschauen und jetzt so dieser Jigsaw, der war auch noch ganz okay. Es gibt ja lustigerweise noch einen neuen und Teil. Den kenn ich noch nicht. Genau, es gibt noch einen, der... Soll jetzt nochmal einer kommen. Saw Spiral. Oder sogar eine Serie oder so. Saw Spiral. Ja, erstmal dieser Film, wobei ich da gar keine Ahnung, hab da nicht mehr nachverfolgt, ob der jetzt schon raus ist oder nicht. Nee, der kommt noch, ne? Dann habe ich mir aufgeschrieben, krassen Kontrast, Weihnachtsfilm mit Liebe, ich habe den Namen vergessen, der Actually Love. Tatsächlich Liebe. Ja, danke jetzt. Tatsächlich Liebe, ja, auch ein ganz toller Film. Jedes Jahr gerne gesehen. Auf einer Ebene bei mir stirbt langsam, aber das hat wieder weniger Liebesfilm. Nein. Sehr emotionaler Film, tatsächlich Liebe, ganz toll. Ja. Und zum Schluss habe ich, ich habe Platz 1. Ich habe zwei nacheinander, Platz 3 und Platz 2 habe ich mir noch Filmgenres aufgeschrieben, mit denen man mich immer aus dem Ofen hervorlocken kann. Aus dem Ofen, als wäre ich bei Hänsel und Gretel im Ofen. Egal. Weg davon. Filme, die an einem Ort spielen, also Kammerspiele nenne ich es jetzt einmal, kann man mich immer mitholen. Oder ich bin großer Fan von Found-Footage-Filmen. Filme, die so tun, als hätte man Videomaterial gefunden, wie zum Beispiel Rack. Filme, die an einem Ort spielen, hätte ich auch noch einen Hinweis, nämlich Der Gott des Gemetzels. Immer wieder sehr viel gern von mir angefangen. Ja. Fantastischer Film. Oder es ist auch den fand ich auch ganz nett, mit wo das Kind Adolf heißen soll. der Name irgendwie so. Der lief auch mal irgendwie irgendwann letztens noch. Der perfekte Name. Der perfekte Name irgendwie sowas. So. Der, und den fand ich auch ganz gut. Ah, der Vorname. Der Vorname, richtig, genau. Ja. Und ganz peinlich wird zum Schluss, weil da mir der Filmname nicht mehr eingefallen ist. Weil ich völlig im Blackout habe. Ich habe immer noch drin stehen, und vielleicht weißt du sofort den Filmnamen, Der lustige Glückshase. Na? Kein Pardon. Das war's, kein Mann, Pardon. Gehirnleck. Bei meinem kein Lieblingsfilm. Pardon. Kein Pardon ist für mich der Quell vieler Sprüche. Ich mich eine Münze ein. Arizona Blau. Ist für mich immer noch ein großer Quell der Sprüche. Ja? Sing mal deine Glücksmelodie. Meine Glücksmelodie? Möchtest du die Batzenmelodie jetzt hören? Nee, aber das ist auch mit dem Automaten, wo du dann die Glücksmelodie vorsuchst. Du hast ja gerne diese Werfen Sie eine Münze ein. Ich habe die Automatensachen habe ich mir gar nicht gemerkt. Aber Batzen ist natürlich auch cool. Batzen. Nicht für Hunde. Nur für Hunde, nicht für Katzen. Batzen. Oder aber das kleine Kind, das von seiner Mutter immer gezwungen wird. Der hat drei schöne Schweine. Also drei quietschende Schweine oder so. Und ein beliebter Running Gag in meiner Familie, also in meiner Urfamilie, ist ein Wahnsinn, was wir hier machen. Ist immer noch ein Wahnsinn, was wir hier machen. Mein Lieblingsspruch davon raus, den ich immer wieder bei meiner Mutter bringen kann, weil sie es super witzig findet, ist: Der Heinz Wäscher ist ein Bootskratzer. Das ist immer noch einer unserer Lieblingssätze. Damit können wir immer lachen zu Hause. Ist fantastisch. Also Heinz Wäscher. Ist schon top-notch mit Harald Perkeling. Die haben auch einen Film gemacht, der Club Las Piranhas heißt. Der hat auch noch ein paar nette Sprüche mit drin. Wie zum Beispiel, wie heißt du? Helga! Muss man gesehen haben. Kann man jetzt überhaupt kein Stück verstehen. Kenne ich tatsächlich leider nicht so. Hat nicht so den ist nicht so bei mir hängen geblieben wie Kai. Samba und Mettmann nicht. Ja, der ist dann auch ganz weniger bei mir stehen. Da sind die Sprüche auch nicht mehr so doll. Aber Las Piranhas ist noch so dahinter. Aber an kein Pardon kommt keiner vorbei. Das gibt's, ist eines der schönsten deutschen Filme, die ich so gesehen habe. Und das Schöne ist ja, dass Dirk Bach da drin eine Nebenrolle gespielt hat, ne? In Kein Pardon, dem Film. Und wir waren ja damals im Musical und da hat er ja den Heinz Wäscher gespielt. Noch gelebt. Ich hab noch einmal live sehen dürfen. Das war cool. Das war echt schön. Hätte ich auch gern, das stimmt. Das wären so meine Filme, die ich so zum Schluss gegeben habe. Und würde meins abrunden. Da habe ich eine Show-Kategorie aufgemacht. Wir haben über manche von den Shows immer ein bisschen gesprochen. Oh, das ist aber... da kannst du jetzt auch mit mir, da kannst du jetzt wahrscheinlich noch stundenlang drüber reden. Über die Shows. Weil Shows, du weißt ja, Shows bin ich auch ganz, ganz groß dabei. Ja. Aber fang mal an. Genau, also bei Shows habe ich, bis auf eine Ausnahme, habe ich, glaube ich, alles aus der ProSieben-Welt, weil ich großer ProSieben-Fan bin, vor allem von einem Duo. Und das ist RTL Samstagnacht, habe ich als einziges noch als RTL-Produktion hier drinstehen. Das große ProSieben-Duo RTL Samstagnacht. Wer kennt es nicht? 5 Euro. Mann Merkel, Steffen Liebschner hat mir gut zugehört. 500 Euro. Ne, weil du das immer so schnell so... Ich muss hier ein bisschen... Jetzt mach ich mal auf Zeit. Wir müssen die Sache jetzt zu Ende bringen. 500 Euro. 500 Euro, danke. Oh je. RTL Samstagnacht mit den... da sind auch einige Dinge, die mir immer noch krass im Kopf geblieben sind. Wie, vor allem natürlich Kentucky Fried Chicken. Also Kentucky. Genau, die. Also, piep! Zu spät. Explizit Tabrat. Ne? Das kommt. Und, oder sowas wie Far Out, Extreme irgendwas. Ja. Auch immer sehr gut. Oder die einzelnen Bits, die gemacht haben. Folgst du heute noch Tommy Krabbeis in irgendeiner Weise? Weil der macht ja was. Macht ja heute auch Bücher und Podcast und Podcast nicht, aber jetzt so ein Wie heißt diese Streaming-Plattform? Twitch-Formate und sowas. Also ich verfolge sein Ferngespräch, was er auf Twitch macht. Genau. Ich kann von ihm Ghostsitter okay empfehlen. Das habe ich jetzt eine Staffel, glaube ich, gehört. Ist nicht ganz so meins, aber ich kann vor allem Kohlrabenschwarz empfehlen. Das ist sehr, sehr gut. Und was hältst du von dem Spin-Off mit hier? Wiegald Boning. Finde ich fantastisch. Also das ist wieder genau mein Humor, weil das so Meta ist. Aber ich empfehle vor allem ganz dringend Kohlrabenschwarz zu hören. Sehr gut gemacht. Und ich finde es so schade, dass das Hörbuch zu Vorzelt zur Hölle jetzt bei irgendeinem anderen Hörbuch-Streaming-Dienst rausgekommen ist und nicht bei Amazon, weil dann müsste ich jetzt schon wieder Neues abschließen. Das sehe ich irgendwo nicht ein letztlich, aber das ist echt schade. Das hätte ich gern gehört, weil das fand ich sehr interessant. Das gab es ja auch auf YouTube, gab es ja diese Reihe, glaube ich, die hatte da gezeigt, wo er mit seinem Vater nochmal drüber spricht und so. Das ist sehr cool gemacht. Okay. Ja, das glaube ich, wäre auch noch ganz gut gewesen. Also Tommy Krabbeis verfolge ich auf sehr vielen Dingen und wie gesagt, Kohlrabenschwarz, beste im Moment, weil das höre ich auch immer wieder. Das muss ich noch hören, das kenne ich. Ja, ist mit, also ist auf Audible halt, ne, muss man halt dann gucken, ob man das bezahlen möchte, dieses Abo. Ja. Und da. Aber allein wegen Krabbeis lohnt sich. Genau, und der hat halt eine gute. Immer wenn der was Neues rausbringt, einfach mal den Monat Audible abschließen und fertig. Und bei Kuram Schwarz ist es zum Beispiel so, dass da Märchengestalten zum Leben kommen und sozusagen ein Polizist den hinterherjagt so ein bisschen. Und das ist auch der eine von Switch, ich hab's vergessen, wie er heißt. Aber der ist auf jeden Fall Michael Kessler, der spricht den Hauptcharakter, haben sie sehr gut gemacht. Sehr gute Chemie, fand ich persönlich sehr toll. Der Kraxelmann. Mhm. Die Leute, die es gehört haben, würden jetzt wissen, was ich meine. Okay, das war RTL Samstagnacht. Und jetzt fasse ich die anderen noch so ein bisschen zusammen. Ich bin nämlich großer Joko und Klaas-Fan und gucke natürlich Joko und Klaas gegen die Welt. Zirkus Halligalli habe ich sehr gerne geguckt, ja? Stopp. Da wollte ich nämlich schon Einspruch einlegen. Was meinst du jetzt? Joko und Klaas Duell um die Welt oder Joko und Klaas gegen ProSieben? Nee, ich meine Duell um die Welt, weil deswegen hatte ich auch Welt reingeschrieben. Ich habe es einfach für mich runtergeschrieben, Entschuldigung. Ja, ich muss da fragen, weil das ist ja jetzt im Grunde ein Mashup aus zwei Sendungen. Ja, also das stimmt, das ist... Weil es gibt Joko und Klaas gegen ProSieben und es gibt Joko und Klaas Duell um die Welt. Jetzt hättest du natürlich noch, um es ganz nerdy zu machen, noch die Team Edition anführen können bei um die Welt. Ja. Aber genau, ich meine das Duell um die Welt... Und ProSieben, also Joko und Klaas gegen ProSieben mag ich auch, aber da mag ich fast eher, was sie in den 15 Minuten immer gemacht haben nachher, als die Serie selbst. Ja. Weil es gab bei Duell um die Welt, das ist auch wieder eines der Sachen, die ich auch immer wieder gucke, halt sehr gute Duelle, auch bei der Team-Edition, wie ich finde. Von denen selber aber war auch Zirkus Halligalli mit Aushalten, nicht lachen, fantastisch, eine meiner Lieblingsrubriken. Aber die... Sensationell, ja. Also ich bin auch riesen Fan von den Formaten von den beiden, ja. Und für mich beste Show von denen, wird im Moment nicht mehr weitergemacht gefühlt, ist die beste Show der Welt. Die beste Show der Welt, ja, habe ich auch sehr gerne gesehen. Gerade weil du da so eine Abwechslung drin hast mit den ganzen Show-Ideen. Und was hältst du jetzt von der neuen Show vom Joko Winterscheid? Wer stiehlt die Show? Ja, auch fantastisch. Finde ich auch super, habe ich auch gesehen. Mit diesem Quiz auch mal anders. Also Shows können die beiden eigentlich immer. Also das ist, ich glaube, das ist nie ein wirklicher Fehlgriff. Also das können die schon sehr gut. Finde ich auch. Und Duell um die Welt hat halt so tolle Sachen wie einmal das Joko-Musical, was man sich angucken kann. Das Klaas-Musical über Petro Lombardi kann man sich auf Umwegen, kann man sich nur über Umwegen angucken. Ich hatte letztens halt das Joko-Musical mir nochmal angeguckt und fand das wirklich so mega krass, was er da auf die Beine gestellt hat, das ganze gerappt und so, weil singen kann er ja nicht. Und da waren so einige Shows dabei, die ich echt, aus denen ja auch Shows Ideen rausgegangen sind, die man jetzt dann zwischendurch ja auch gesehen hat. Mein schlimmster Feind gab es bei der beste Show der Welt. Ich weiß noch nicht mal, ob dieses Quiz, ob das auch daraus entstanden ist, glaube nicht. Das ist, glaube ich, eine Idee von Joko gewesen. Aber kann ich nur echt empfehlen, fand ich echt sehr gut, kann man sie auch immer noch gut, wahrscheinlich auf Join mittlerweile angucken. Und worüber wir beide gerne öfters mal zwischendurch gesprochen haben, ist Masked Singer, kommt mir nur leider zu oft mittlerweile. Ich kann nicht mehr so, ich bin nicht mehr so hinterher. Ja, und hier gibt's noch den Masked Dancer. Dancer dazu. Wobei da das Raten noch schwieriger werden könnte tatsächlich, aber mir wird's auch langsam zu viel. Ich habe auch die letzte Staffel nicht mehr so mitgefiebert wie jetzt für die ersten Staffeln. Jetzt soll's ja aber dann auch auf Samstag verlegt werden, einfach damit man das auch bis zum Ende gucken kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, was mir sehr hilft. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht, ob mich das nochmal so packt, aber die müssen halt mal wieder einen schönen Twist reinbringen, damit man, wie jetzt das eine Mal, wo sie dann auf einmal das Pärchen drin hatten. Ja, stimmt. Mit den Erdmenschen da und dann, wo dann aber auch relativ früh klar war, wer es dann eigentlich ist. Das stimmt. Ich hätte soweit meine Liste durch, hatte noch überlegt, ob ich noch Hörspielserien empfehlen wollte, das würde den Rahmen sprengen, die habe ich auch schon das öftere Mal empfohlen. Deswegen, wir kommen langsam zu unserem klassischen Ende, Steffen. Es fehlt wie immer auch in der letzten Folge eine Podcast-Empfehlung. Ich stehe dir aber auch frei, einfach nochmal eine Liste irgendwie nochmal zu veröffentlichen im Blog. Mhm. Der Blog bleibt ja auf jeden Fall bestehen. Und genau. Mhm. Ja, gut. Podcast-Empfehlung. Podcast-Empfehlung. Ich habe dir ja schon ein bisschen angeteasert. Bei mir wird es nicht ganz eine Empfehlung, sondern eher eine Kritik. Es gibt ja nun tatsächlich seit einer gewissen Zeit ein paar Disney-Podcasts auch auf Deutsch. Achtung, ich erwähne jetzt die anderen mit, weil ich muss kurz der Reihe nach gehen. Also den Anfang hat gemacht der Jens, guter Bekannter von mir mit Mausgebabbel. Mhm. Der aber über die Disney-Parks im Allgemeinen, also vor allem Disneyland Paris und noch mehr über Walt Disney World spricht. Das ist dann halt für die Parkfans natürlich vor allem interessant. Dann gibt's die liebe Bianca, die macht mit nein, nicht deine Frau, sondern die Bianca unter dem Pseudonym Spinatmädchen, die macht wie heißt es? Feenstaub und Mauseohren, genau. Die widmet sich also wirklich komplett dem Thema Disney. Die hat natürlich auch mal über die Parks was drin, aber die hat auch vor allem über viele Filme was drin und ja und so weiter und so fort. Dann gibt's also auch ein sehr toller Podcast, den kann ich auch sehr empfehlen. Dann aus der Filmfabrik gibt's zwei Prinzessinnen unterhalten sich oder so heißt der, das Format. Ist aber, wenn man Filmfabrik sucht, findet man den. Da sprechen zwei Jungs, die sich eben als Feen, als Prinzessinnen bezeichnen. Die sprechen die ganzen Disney-Filme durch, chronologisch, auch ein sehr schönes Format. Und dann gibt's noch seit neuestem, also auch seit letztem Jahr irgendwann, glaube ich, oder seit Anfang diesen Jahres, ich weiß es gar nicht mehr genau, gibt's Sei hier Gast. Wird auch von zwei Mädels gemacht und ja, der auch sich so ganz allgemein dem Thema Disney zuwendet, hat so ein bisschen den Magazincharakter, also immer so ein Hauptthema und nachher am Ende nochmal einen Hinweis oder also irgendein so ein Fakt aus der Disney-Welt beziehungsweise auch ein News-Teil und ja, in dem Podcast habe ich halt von Anfang an relativ viel, einen großen Vertrauensvorschuss gegeben und reingehört gerne und so. Habe dann aber leider feststellen müssen, dass die so ein bisschen, also das Problem ist bei dem Podcast, dass eine der beiden so ein bisschen zu selbstverliebt ist. Also sich dann eher so in den Mittelpunkt... Entschuldigung, Steffen, nicht, dass ich das jetzt durcheinander bringe. Es geht um den Podcast mit den zwei Feen, ne? Wenn die als Prinzessin bezeichnet. Nee, es geht um den Podcast Sei hier Gast. Danke, es waren jetzt so viele... Entschuldigung, ich bin jetzt durcheinander gekommen. Sei hier Gast. Ja, ja, okay, genau. Ich wollte jetzt erstmal die anderen chronologisch okay, durchgehen, die so erschienen sind. Genau, um Sei hier Gast geht's jetzt und da geht's halt um die zwei Damen und eine von den beiden, ich sag jetzt den Namen nicht, ist halt so ein bisschen, also die rückt sich halt selber gerne mehr in den Mittelpunkt als das Thema und das ist dann schwierig für mich zu hören. Also das ist dann halt auch so, die andere versucht so ein bisschen die Themen einzufangen und sich auf die Themen zu fokussieren und dann wird dann von anderer Seite das so ein bisschen, ob das nun wissentlich passiert oder unwissentlich, weiß ich nicht, aber es wird so ein bisschen immer so, ja, ich möchte fast sagen boykottiert, also ja, das klingt jetzt schlimmer, als es ist, aber das stört mich dann halt. Das nimmt mich dann halt auch raus beim Hören, weil ich will, wenn ich einen Disney-Podcast höre, ja auch ein bisschen was dazulernen. Und wenn dann genau so ein Thema ist und dann gibt es halt auch Themen, wo ich mich halt auch auskenne, ja, und dann merkst du halt, dass an einigen Stellen da doch nicht sauber recherchiert wurde, beziehungsweise irgendwas auch nur auf Mutmaßungen hinausläuft. Und es wird so oft erwähnt in dem Podcast, dass man da so lange recherchiert hat und so lange sich damit beschäftigt hat und dann passieren doch solche, ich sag jetzt mal Schnitzer, die dann mir zum Teil halt auffallen. Dann sage ich, nee, Leute, das ist irgendwie dann nicht so das, was ich davon erwarte, unter dem Aspekt, mit dem ihr hier rangeht. Also wenn ihr ständig erwähnt, ihr habt recherchiert, dann passt das dazu nicht. Ja, und das finde ich dann schade. Also so prinzipiell ist der Podcast unterhaltsam, sehr gut produziert und also ist vor allem sauber produziert und hat so auch seinen gewissen Charme, aber eben auch nur bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann wird es dann zu viel und wie gesagt, wenn dann noch sowas dazukommt wie an der Stelle habe ich euch jetzt aber auch mal erwischt oder so, dann das nimmt mich dann raus, ja. Und dann hinterfrage ich halt auch, ja, wie genau ist denn dann jetzt der Rest recherchiert, wo ich mich halt wirklich nicht so auskenne, ja. Und ja, das ist schwierig. Also sagen wir mal so, unter meinen Top-Podcasts ist er jetzt nicht mehr. Wie gesagt, am Anfang habe ich mich sehr gefreut, dass noch ein weiterer Podcast kommt über Disney. Meiner Meinung nach kann es da nicht genug geben, aber solange es sind, mittlerweile sind es halt jetzt eben diese vier und da trennt sich dann doch die Spreu vom Weizen. Ne? Okay. Danke für diese, ich will jetzt mal sagen, kritische Empfehlung, dass ihr drei weitere Podcasts noch zusätzlich empfohlen. Also da haben wir, wenn ihr im Disney-Bereich was hören wollt, dann wendet euch auch immer vertrauensvoll an Steffen und auch sein Instagram. Ja. Gibt ja auch genug Disney-Material, glaube ich, mit Guy My Goofy Me rüber. Ich habe, mir ist gerade noch eine eingefallen, weil ich die gut zum Abschluss finde. Ich fange einmal an mit der Affäre Deutschland. Ich habe angefangen beim FIO-Dienst, das ist For Your Ears Only, glaube ich, die Abkürzung davon. Mhm. Da gibt es einige schöne, ich nenne sie jetzt mal Hörspiele, auch wenn sie als Podcast getarnt sind, die comedy-mäßig angehaucht sind. Darunter kann ich empfehlen Der Callboy, sehr witzig, geht um, Der Callboy, da geht es einfach um Kundencenter einer fiktiven Online-Plattform, sehr lustig gemacht. Von Tommy Krapfeis gibt es da Jofix, die Start-Upper. Es geht um ein Start-Up, das lustige Erfindungen macht. Also Jofix heißt das Ganze, ist in der FIO-App selber sogar ein bisschen versteckt. Schön überdreht, wie man es kennt. Geht es da um ein Start-Up, das immer wieder neue bescheuerte Ideen hat. Und da fängt Finanzbuchhalterin neu an. Aber sehr, sehr witzig. Auch immer ganz kurz, nennt sich bei den Podcasts, ist aber letztlich eigentlich nichts anderes als ein Hörspiel. Worauf ich immer kommen will, ist Affäre Deutschland. Hier geht es um interessante Großereignisse aus der deutschen Geschichte, wie in der ersten Staffel rund um die Kohl-Spenden-Affäre. Habe ich Dinge kennengelernt, die ich gar nicht kannte, wie zum Beispiel, dass Angela Merkel damals, um sich von Helmut Kohl abzugrenzen, in einer Zeitung einen offenen Brief geschrieben hat. Das war mir gar nicht so bewusst. Das habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm gehabt oder vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Und jetzt gerade ist aktuell das Thema, passender könnte es gar nicht sein, Fußball. Mit der Vergabe des Sommermärchen-WM damals, wo der gute Franz Beckenbauer keine gute Figur gemacht hat. Und die FIFA, so wie der DFB. Wie heißt der Podcast? Der Podcast heißt Affäre Deutschland und ist auf FIO zu finden. FYEO heißt der Dienst. Aber hinter irgendeiner Bezahlschranke? Oder? Also ich meine, es ist 7 Tage kostenlos und dann musst du halt leider schon wieder, glaube ich, 4 € oder 5 € zahlen pro Monat, um dahinter zu kommen. Okay. Leider, man zahlt ja im Endeffekt bei diesem Dienst, das ist das Witzige, für Premium-Formate von denen, weil die Podcasts kannst du auch überall woanders hören. Also Baywatch Berlin ist frei empfänglich. Du kannst auf Spotify hören oder sonst was. Das finde ich immer so interessant, wenn es so aussieht, als würden sie die Podcasts mitverkaufen. Aber das ist eh ein Trend, den finde ich so ein bisschen bescheuert. Aber ja, der ist komisch. Und was ich jetzt, womit ich jetzt spontan noch ab... Das ist ein Problem, wenn halt Podcasts im Mainstream ankommen, ne? Aber naja, gut. Da hast du recht. Das haben wir ja schon so ein bisschen, glaube ich, eingebracht. Ja. Da gebe ich dir ein bisschen recht. Da könnt ihr euch, glaube ich, auch von Methodisch Inkorrekt einen von den beiden anhören, der da auch richtig krass dagegen wettert. Reinhard Remford, glaube ich, der ist da auch totaler Gegner von. Finde ich gut. Bin nicht ganz so krass, aber ich finde es halt auch ein bisschen schwierig. Um es abzurunden, hatte ich noch einen Spotify Original Podcast, der einfach sich zur Fahne gesetzt hat, Podcasts, die typisch populär sind, zu parodieren. Und das ist Podcasts der Podcasts. Den fand ich super witzig, habe mich drüber totgelacht, weil manche der Podcasts, die dort verarscht werden, ich auch gehört habe. Darunter Pardiologie. Wenn also zum Beispiel die dort Charlotte Roach parodieren mit ihrer ja Martin und dann auch Martin parodieren, der in dem Podcast sowieso die halbe Zeit das Gefühl hat, dass er ein Atemgerät braucht, dann ist das schon sehr fantastisch gemacht. Oder Fest und Flauschig, auch immer gut. Jan Böhmermann stellt ein Rezept vor und Olli Schulz regt sich gerade auf. Da sind bekannte Podcasts dabei. Wenn man die hört, dann findet man diese Parodie natürlich noch witziger. Was ich zum Beispiel Lust hätte, ist jetzt den Zeitverbrechen-Podcast zu hören, weil du ja von Selbstverliebt vorhin gesprochen hast. Weil dort wird so parodiert, dass die Frau, die dort mitspricht, Herausgeberin der Zeit, ich weiß gerade den Namen nicht, Bettina irgendwas, dass die immer anfängt, eine halbe Stunde lang von sich zu erzählen, was sie alles gemacht hat und dass das so ins Absurde geführt wird wie, mein Name ist Bettina XY, ich habe mal einen Doktortitel in Afrikanisch absolviert und ein Eichhörnchen gestreichelt und dann sagt er mal nur, und ich bin auch da und dann redet sie halt einfach weiter. Ich muss sehr über diese Art lachen. Kann man das dann auch hören, wenn man die Formate nicht kennt? Ich finde, man kann es, ich verstehe das, ja. Funktioniert es wie bei Switch, dass man dann auch, also tatsächlich dann die Sendung tatsächlich erst entdeckt über das Format? Also ich würde jetzt zum Beispiel anfangen, halt auch die Podcasts zu hören, um rauszufinden, ob die Leute wirklich so sind. Also zum Beispiel gemischtes Hack. Habe ich leider nur eine Folge, war nicht so meins, aber ich würde es jetzt gerne wieder hören, weil die werden auch verarscht und da geht es zum Beispiel die ganze Zeit immer darum, dass Felix Lobrecht Merch verkaufen will und Tommy Schmidt irgendwie einen dummen Wortwitz sucht und ich bin so Parodien-Fan und die Parodien auch so, dass man auch alleine es lustig findet. Also die haben auch Podcasts imitiert wie Herrengedeck. Und da habe ich gedacht, wenn ich Herrengedeck jemals höre, dann werde ich auf einen der Marotten der Sprecherin, nämlich eine heißt, glaube ich, Ariana und die andere spricht sie immer am Schluss des Satzes an und sagt immer, mir ist so was Wichtiges passiert, Ariana. Und jetzt kommt nach jedem Satz und ich denke mir so, boah, wenn ich den Podcast höre, dann werde ich das nur noch hören. Das machen die ganz gut. Ist auch sehr lustig, ohne dass man die Formate gehört hat. Eine schöne Parodie. Okay. Okay. Gut. Oh. Es geht gemeinsam in die Zivien. Ich habe noch was Wichtiges, was allgemein ist. Wir haben jetzt eine lange Zeit einen Podcast gemacht, der sich darum dreht, vielen Leuten Empfehlungen zu geben, was sie konsumieren können und sonst irgendetwas. Ich will jetzt gar nicht den moralischen Zeigefinger raufheben. Es ist nur eine Entwicklung, die ich bei mir durchgemacht habe, weswegen ich auch so ein bisschen zurückfahren will. Ich habe gemerkt bei mir, dass ich mich zu viel ablenken lasse durch viele Sachen. Also, dass ich mich durch viel zu viele Filme, Serien, Spiele und sonst was viel zu oft konsumiere und viel zu wenig einfach Zeit nehme, zu sagen, stopp, ich höre jetzt mal auf oder ich mache jetzt was Kreatives. Und möchte eigentlich nur ganz kleine Empfehlungen geben, wie ich sie bei mir eingesetzt habe, in App-Form zum Beispiel, zu sagen, okay, ich steuere ein bisschen, wie oft ich ans Handy gehe. Ich gucke mal, dass ich etwas Produktives mache. Also ich habe zum Beispiel für mich einen Tweak rausgefunden, zu sagen, okay, ich habe alle Spiele, die ich auf dem Handy, Minispiele, die ich auf dem Handy habe, habe ich runtergeschmissen. Das Einzige, was ich jetzt auf dem Handy noch großartig habe, ist neuerdings eine Spanisch-Lern-App, Duolingo. Und das heißt, wenn ich dieses typische Leerlauf habe, wo ich normalerweise zu einem Handyspiel greifen würde, lerne ich im Moment Spanisch. Habe also etwas Produktives für mich genutzt. Das gefällt mir sehr gut. Und auf der anderen Seite habe ich für mich Space auf meinem Android-Handy installiert. Das ist eine App, die dir sagt, wie lange du jetzt an deinem Bildschirm schon warst und wie oft du entsperrt hast. Und was du dir dann an Statistik angucken kannst, hui, das wird ja auch immer angezeigt, wenn du die Leiste runterziehst oder auch wenn du das Handy entsperrst. Das ist mal interessant zu wissen, wie viele Stunden lang du eigentlich wahrscheinlich sogar unnützerweise zum Handy greifst. Und die letzte App ist einfach nur eine Aufgaben-To-Do-App, falls jemand sagen würde, okay, er weiß nicht, wohin mit seinen Sachen, kostet leider auch, aber finde ich ganz gut, denn sie hat einen Vorteil für den Laptop-Besitzer zum Beispiel. Ich habe eine App gefunden, die globale Tastenkürzel hat. Das heißt, wenn ich an meinem Laptop sitze und würde jetzt eine bestimmte Tastenkombination drücken, würde hier so eine kleine Linie auftauchen und ich könnte sofort eine Aufgabe aufschreiben. Warum ist das wichtig? Ich bin halt sehr schnell abgelenkt und vergesse Dinge immer wieder. Und wenn ich das sofort runtertippen kann, dann ist es aus meinem Kopf größtenteils raus. Und das ist der Vorteil dieser App. Die heißt Nozbe, N-O-Z-B-E. Und die benutze ich auch als Aufgabenlink. Ist nicht so schön designt, ist aber für Handy und für Laptop für mich genau das, was meins trifft. Was ich damit langfristig sagen will, was nach diesem Podcast-Ende passieren wird, ist, ich merke das schon seit längerer Zeit, ich habe das Gefühl, ich gehe wieder zurück in mein 90er-Jahre-Ich, das so ein bisschen eher zurückgezogener ist. Ich überlege auch wirklich, ob ich aus vielen Social-Media-Sachen rausgehen soll, weil ich da eh nichts mehr mache, weil ich merke, Buchlesen tut mir langsam auch mal wieder gut. Und ich habe sogar vorhin geschafft, darüber haben wir zwischendurch auch mal gesprochen, glaube ich, in den Ping-Pong-Episoden, ich habe sogar geschafft, vorhin mal wieder einen Comic zu kaufen und einfach geschafft, ihn zu lesen auf der Fahrt hierhin. Und ich will nur sagen, konsumieren von Sachen, Filme, sonst was, pipapo, ist immer gut. Es gibt so viel zu gucken und so viel zu tun. Aber ich glaube, es tut mal zwischendurch auch einfach gut, einfach zu sagen, ich mache jetzt einfach aktiv irgendwas oder ich mache mal gar nichts. Das möchte ich nur zum Schluss sagen, weil wir ja immer vielen Leuten die Empfehlung geben. Ich wollte mir jetzt mal zum Schluss sagen, wie es da so bei mir aussieht. Und mir hat das die ganzen über 30 Mal sehr viel Spaß gemacht, Steffen. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht die ganze Zeit gegen das am Mikrofon vorbeigeredet. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, Steffen. Wirst du dann merken. Ich merke, wenn ich mir auf den Sack gehe beim Schnitt. Außerdem habe ich ja wahrscheinlich die Audacity-Spur noch. Okay. Mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, Steffen. Wir haben diese Zusammenkünfte, auch wenn sie sehr unregelmäßig waren mit uns beiden, jedes Mal, vor allem wenn wir auch lange Zeit dazwischen immer wieder Lust gemacht, weil wir immer vor allem viel zu lachen gehabt haben, sagen wir so, zwar immer im unteren Niveaubereich, aber das ist mir egal, sowas braucht man ja auch. Ja, und ich Ja, ich würde das sehr vermissen, Steffen. Ganz einfach. Das wollte ich nur mal sagen. Ja. Dankeschön. Das, ja, also das freut mich, dass es dir viel Spaß gemacht hat und das, ja, kann ich auch nur bestätigen, auch wenn das nicht immer, wenn ich da nicht immer einfach war mit Termin finden und sowas. Aber ich muss auch sagen, also es wird mir schon fehlen und das auf jeden Fall und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ja, wie gesagt, unser Kontakt wird ja nicht einschlafen oder zumindest ist das nicht meine Intention dahinter und ich hoffe, dass wir dann in irgendeiner Art und Weise doch nochmal irgendwas, irgendwie, wir machen mal wieder was zusammen. Ne? Wie sagt man so, als wir da so ein bisschen sind. Genau. Ja, nee, also ich, wie gesagt, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht die letzten Jahre und ja, ja, es ist ja auch letztlich eine Art von Therapie, die wir hier gemacht haben. Ja. Und wenn du jetzt an einem Punkt angekommen bist, wo du sagst, ich will jetzt auch nicht mehr so viel konsumieren und mich nicht mehr so berieseln lassen, sondern aktiv auch mal wieder ein Buch in die Hand nehmen oder so, dann hat es ja auch was gebracht. Das stimmt. Ne? Genau. Okay, dann bleibt uns wie in jeder Episode nur noch nach unserem Podcast-Empfehlung zu sagen, dass es uns allen... Ne, bis zum nächsten Mal. Ja, das können wir nicht mehr sagen. Wir können nur noch zum Outro nennen. Liebe Hörer, wenn ihr das irgendwann hört, dann sagt uns doch einfach trotzdem noch rückwirkend, wie euch das gefallen hat und ob es euch irgendwas gebracht hat, ob ihr irgendwelche Empfehlungen mitgenommen habt oder ob ihr irgendwelche Einstellungen mitgenommen habt und Lebensweisheiten, dann sagt uns das bitte. Und bevor wir jetzt hier gleich anfangen zu flennen, würde ich sagen, Basti, es war eine wunderschöne Zeit und ich würde sagen, wir sagen dem Hotelmanager Bescheid. Die 13. Etage ist hiermit wieder freigegeben für die nächsten Rockstars und die sind aber froh, wenn wir wieder zahlen. Wenn mal wieder zahlende Kundschaft kommt. Alles klar, Leute. Wir wünschen euch noch viel Spaß. Es gibt genug Podcasts da draußen. Ihr werdet schon einen finden. Auf jeden Fall, genau. Da gibt es genug. Und das war's. Wir sagen 3, 2, 1 und wir sagen tschüss, oder? 3, 2, 1. Ja. Tschüss. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richetshagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.